Einen wunderschönen guten Abend. Hier Hallo. ist die Hitparade der Volksmusik aus dem schönen Bayreuth. Sie haben richtig eingeschaltet, wenn Sie Blasmusik mögen. Und jetzt kommt auch schon der Ebel. Schönen guten Tag, hallo. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein wunderbares Thema zu besprechen, das immer aktuell bleiben wird. Und ja, hallo. Ja, wir haben heute ein Video für euch. Und zwar geht's Keins von da. der lustigen Sorte oder von der, die Spaß macht, oder? Naja, kommt drauf an, was man unter lustig und Spaß versteht. Es ist dieses Video hier von 2013. Die Piraten, also es sind nicht alles welche von den Piraten, aber ein paar auf jeden Fall, unter anderem auch Frau Schramm, leben in der Metamoderne. Als sie noch bei den Piraten war. Und es geht um Marxismus, unser Lieblingsthema. Aber hat das nichts mit Kultur zu tun? Doch, doch, auch jede Menge. Okay, mache ich das mal groß. Dann ohne weitere Umschweife fahre ich mal ab. Hallo und willkommen zum 13. Piratentalk. Heute mit dem Oh mein Thema Gott, Alter, Anarchismus, wie leitet die ein? Marxismus. Was meinst Das ist so langweilig, Alter. Wie die schon einleitet, Alter. Weißt du, schönen guten Tag, hallo. Ich bin langweilig und ich nehme Valium und ich habe eine tolle Mütze und weit aufgerissene Augen. Keine Ahnung. Das hört sich an wie so, keine Ahnung, wie wenn Phönix versucht, langweilig zu sein. Weißt Anarchismus, Marxismus, Ewe, das ist ein wichtiges Thema, ein ernstes Thema. du? Ja. Ja, alle die haben Gesicht Anarchie. Warum machen wir Schönes heute Stadtbild. so ein Thema, so ein Theoriethema? Weil diese beiden Ideologien und auch Praxis der Linken sich durch die gesamte Geschichte der Linken ziehen. Und ich fand, dass es gut wäre, mal die Grundlagen zu erklären und auch die Frage zu stellen, was haben sie denn heute noch für eine Bedeutung für die praktische Politik und auch für die theoretische Auseinandersetzung. Zu unserem Diskurs habe ich vier Menschen eingeladen. Da ist zuerst Naja, mal, ich werde drei. immer kritisiert. Ja, Ich wollte drei sagen, Leopardenhybrid offensichtlich. genau. dass ich die Frauen zuerst benenne, aber ich mache es weiter so. Er ist zuerst Oh Julia Gott, Schramm. Gender Julia ist Equality. Ich muss mich Feministin, ja auch gerade, bezeichnet muss ich mal sich aber sagen, echt auch als zusammenreißen. Marxistin. Also, Ja. ich hätte jetzt eigentlich schon alleine in der einen Minute schon so viel zu diesem Scheiß da sagen können, ja. Allein diese rhetorische Frage, die sie gestellt hat, wozu dient denn Anarchismus und Kommunismus heutzutage noch? Ja, da hätte ich am liebsten reingeschrien, ja, weiß ich nicht, um jeden Diskurs zu unterbinden als Buzzwörter und um, weiß ich nicht, die Politik zu zersetzen, ja. Aktuell könnte man die Antworten darauf sicher auf jeder venezuelanischen Straße finden, wenn man ein bisschen Spanisch spricht. Aber das ist doch kein richtiger Kommunismus. Das muss erst Nein. ausprobiert werden. Ja. Ja. Stimmt. Scheitern, ausprobieren, scheitern, ausprobieren, scheitern. Ich habe auf jeden Der Fall noch Wahlspruch einen. von Julia Schramm, das macht die mit Parteien genauso. Ich habe Bringt noch sie zum einen. Weiter und probiert dann eine andere aus. Ich habe noch mal ein klein wenig zurückgespult, weil die Vorstellung von ihr ist auch schon sehr gut. Da ist zuerst mal. Ich werde immer kritisiert, dass ich die Frauen zuerst benenne, aber ich mache es weiter so. Da ist zuerst Julia Schramm. Julia ist Feministin, bezeichnet sich aber auch als Marxistin und ist Politologin. Und es wird interessant sein zu erfahren, wie sie Marxismus und Feminismus zusammenbekommt. Also, oh je. Das wird schrecklich interessant sein. Ja. Da haben wir es auf jeden Fall mal wieder, ne? So, wie kommen wir nur darauf? Wie kommen wir nur darauf, dass das alles so marxistischer Kram wäre mit dem SJW-Zeug und so? Und vor allen Dingen, warum hat Julia Schramm Probleme in der Politik gekriegt? Warum? Es bleibt ein Rätsel. Neben ihr, und sie ist Piratin natürlich, neben ihr der Martin Haase, auch Pirat, einer der ersten Stunde. der sich mit beiden Theorien auseinandergesetzt hat, aber grundsätzlich, glaube ich, meint, dass die heute überholt sind. Das meinen meine beiden Gäste zur Linken nicht. Sie kommen nicht aus der Piratenpartei und ich freue mich, dass es mir gelungen ist, euch beide heute einladen zu können. Da ist einmal der Helmut Höge, den kenne ich noch aus der Gründerzeit der Taz, ein sogenannter Altlinker, wie ich auch irgendwie. Alt aus. Helmut würde sich vielleicht, er kann es ja dann noch korrigieren, als eher anarcho-syndikalistisch ausgerichteter, auf jeden Fall undogmatischer Linker bezeichnen. Undogmatisch sind die, total undogmatisch. Er ist Autor und Journalist, schreibt heute aber Bücher viel über Tiere, hat er mir erzählt. Dann ist da der Karl-Heinz Schubert, den hat die Julia entdeckt in der Taz. Da gab es nämlich ein Interview zum Marxismus. Die Überschrift war, glaube ich, die Klasse konstituiert sich im Kampf, richtig? Mhm. Ich freue mich, dass du auch gekommen bist. Du bist Mitherausgeber einer Internetzeitschrift. Jetzt sag mir nochmal, wie heißt die? Trend. Trend, genau. Ein linke, die hat sich voll gut vorbereitet. Plattform. Mhm. Herzlichen Dank. So, jetzt habe ich euch alle vorgestellt und jetzt komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Am Anfang soll es ein bisschen persönlich sein. Ich möchte gern von euch allen wissen, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, euch mit diesen linken Theorien des Widerstands zu beschäftigen? Und da naja, ich habe Politologin gelernt und dann habe ich keinen Job gefunden und mich gewundert. Und dann habe ich gedacht, mache ich halt Marxismus. Ja, gut, es ist eine komplizierte Geschichte. Also als ich zur Schule gegangen bin, gab es ja noch die DDR. Und da war natürlich auch das Thema Marxismus auf dem Schulplan. Aber nun, was man in der Schule macht, ist ja nicht immer so gleich für alle auch sonst relevant. Jetzt kam es aber dazu, dass ich mit 15 Esperanto gelernt habe. Und die Esperanto-Bewegung teilt sich so bisschen auf, wie vielleicht auch die Piraten, ich weiß nicht. Da gibt es eine bürgerliche Esperanto-Bewegung und die Arbeiter-Esperantisten. Und nun kommt dazu, dass ich eben zur Schule in Dortmund gegangen bin, wo natürlich genau dieser Arbeiter-Esperantisten-Flügel sehr stark war. Ja, und da hat mich natürlich interessiert, was die so machen, was die so denken. Und da gab es tatsächlich vor allen Dingen einen vorherrschenden Ansatz, nämlich es gibt eine internationale Vereinigung, die nennt sich Nationsloser Weltbund. Und dieser Nationslose Weltbund ist gegründet worden von ja, Anarcho-Syndikalisten, kann man halt sagen. Also vor allen Dingen ein Franzose namens Lanty, der ist auch verwandt mit George Orwell im Übrigen. George Orwell hat in seinem Haushalt gewohnt. Und dieser Lanty hat also so vertritt so einen anarcho-syndikalistischen Ansatz französischer Prägung. Da kommt halt noch so der Mutualismus mit rein. Was hat dich daran fasziniert? Na, Moment, ich komme da jetzt. Also, und ich habe mich natürlich dann damit beschäftigt, weil mich das eben auch interessierte im Zusammenhang mit Esperanto. Und da ich ja da eben auch sehr viele Kontakte hatte, der Sinn, Esperanto zu lernen, besteht ja darin, dass man mit vielen Leuten kommunizieren kann, überall in der Welt und eben auch in diesen Kreisen, die halt zu diesem Verein gehören. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, also mich hat halt fasziniert, was die Leute halt antreibt. Eben da, das ist jetzt aber echt eine sehr spezielle Geschichte. Und mir schläft gleich was ein. Ja, also keine Ahnung, er erzählt irgendwie, er hat mit 15 seine politische Prägung erhalten, die er bis heute nicht hinterfragt hat. Dann bestimmt intellektuell ist er groß gewachsen in seinem ganzen Leben, wenn er dieselben Dinge noch vertritt, die er mit 15 vertreten hat. Vor allem wie dieser Zusammenhang, ich habe eine Sprache gelernt und dann habe ich mich aber auch für Marxismus interessiert. Ja. Es gab auch Marxisten, die die Sprache gesprochen haben. Wahnsinn. Ich finde es auch immer so geil, so ja, und damals gab es noch die Sowjetunion und statt, dass ich meinen marxistischen Idealen gefolgt wäre und einfach in die DDR ausgewandert wäre, bin ich drüben geblieben und ich habe mich hier als Marxist bezeichnet. Ja, aus Gründen. Aus Gründen. Weißt du, so, ja, ja, weiß nicht. Vor allem frage ich mich, wie irgendjemand auf der ganzen Welt so, weiß ich nicht, als Zweitsprache Esperanto lernen kann. Hat das irgendwas mit der Auflösung von Identität zu tun? Wenn du erstmal im nationslosen Bund der Weltbürger bist, dann ist das bis zu einer gemeinsamen Sprache auch nicht mehr weit. Er hat Esperanto gelernt, weil er mit vielen Leuten sprechen wollte. Das ist halt blöd, weil nicht so viele Leute Esperanto sprechen. Ja, ja. Er hat auch mal Englisch gelernt. Das ist auch Imperialismus. Ja, natürlich. Die Sprache an sich kann nicht. Ja, politische Linie zu vertreten, die ich bis dahin gar nicht kannte, die auch nicht vorkam, die auch insbesondere nicht vorkam im Lehrplan der Schule, in der aber es ja ganz stark um die Auseinandersetzung mit dem Marxismus ging. Eben auch vor dem Hintergrund der, ja, der Spaltung der Welt, kann man ja sagen, in diese zwei Blöcke. Und jetzt gab es aber noch eine Ideologie, die passte da überhaupt nicht rein. Und das fand ich halt ausgesprochen interessant. Deshalb habe ich mich damit dann ja auch beschäftigt. Und ja, also das ist schon faszinierend. Also man sieht eben an der Stelle, dass man gerade auch in einem linken Lager, wenn man so will, Querdenker findet, die also wirklich quer zu allem denken und das fand ich halt faszinierend. Das werden wir später noch ein bisschen mehr vertiefen. Die denken quer zu allem. Ja, so, sogar im linken Lager findest du Querdenker. Sehr schön. Ich stelle mir richtig vor, wie er da, weißt du, so 1984 in seinem Sessel saß, sich eine Cola aufgemacht hat, farbiges Westfernsehen geschaut hat, weißt du, und sich so überlegte, so irgendwie ist mir das alles das ist viel zu bequem, ja, und die Leute sind getriggert, wenn ich Marxismus erwähne, also befasse ich mich mal näher damit. Weißt du, er ist sozusagen so eine Edge-Tart der 80er. Jetzt mal zu dir, Karl-Heinz, wie hat es denn bei dir angefangen? Und warum? Ich springe da einfach mal rein. Und zwar am 2. Juni 1967 stand ich vor der Oper. So, und da stand ich deswegen, weil ich Studentenvertreter war. Und auch nicht wollte, dass dort also einfach so was inszeniert wird, was ich ablehnte, politisch. Da war ich aber in dem Sinne, engen Sinne nicht Marxist oder so, sondern... Das war der Scharbesuch. Das war der Scharbesuch, genau. Und da regierte an dem Abend der Polizeiknüppel. Und wir sind um unser Leben gerannt. Ja, und einer von uns wurde erschossen. Also es war für mich ein ganz einschneidendes persönliches Erlebnis. Und all das, was ich vorher bereits schon... Ja, vergleicht... Vielleicht das mal mit, ich habe bei Everyday Feminism gelesen, dass es Manspreading gibt oder so ein Scheiß. Aber ich meine, ich identifiziert er sich da mit der Studentenbewegung, dem Ben Oneswag oder wie? Ja, klar. Ah, okay. Schon über Marx und diese Ideen und so weiter, über den Kommunismus und so weiter gehört hatte. Das war alles so ein bisschen angelesen, weil ich halt Kontakt zu den Falken hatte. Ne? Das war sozusagen die Jugendorganisation der SPD damals war. Ja, und mit diesem Ereignis und dann als Studentenvertreter waren wir einfach gezwungen, am nächsten Tag schon der Presse Informationen zu geben. Ne? Also eine Position zu beziehen. Und da merkte man erstmal, oh je, das ist aber eigentlich auf ziemlich dünnem Eis gebaut, wie du hier so argumentierst, so weltpolitisch. Ne? So mal eben so, ja. Und dann entstand also das Bedürfnis, nicht nur bei mir, sondern das war tatsächlich, Helmut wird es bestätigen, ja, also ein Bedürfnis, also einzusteigen in ein Verstehen gesellschaftlicher Strukturen. So, und dann war natürlich also der Rückgriff auf den Marxismus oder der Zugriff auf den, das, was Marxismus gelabelt wurde. Das war gar nicht, ne, Helmut, so in dem engen Sinne hier nur was aus der DDR kam, sondern war viel breiter gefasst, das schloss die kritische Theorie mit ein. Also kurzum, die Erkenntnisbedürfnisse, das Erkenntnisinteresse suchte nach Befriedigung. Und insofern bin ich sozusagen, habe ich mich in diesen Marxismus oder dieses Gebiet reingearbeitet. Danke dir. Das war sozusagen der Einstieg. Danke dir. Dann mache ich jetzt mal den Bogen zu heute. Aus der Studentenbewegung heraus ist es ja ziemlich nachvollziehbar und die meisten von uns, den meisten von uns ist es ähnlich gegangen. Aber wie ist das heute? Wie kommt ein junger Mensch heute, dem ja auch diese ganze Ost-West-Thematik in der Schule nicht mehr so stark, also der Kalte Krieg, wir haben ihn nicht mehr, die Erfahrungen mit der DDR sind äußerst negativ. Wie kommt ein junger Mensch wie du heute dazu, sich mit Marxismus zu beschäftigen? Also ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert und ich habe mit sehr jungen Jahren eine ziemlich hohe Obsession mit dem Nationalsozialismus entwickelt, weil ich das verstehen wollte. Und entsprechend waren die Feinde der Nazis natürlich erstmal gefühlt meine Freunde. Und das hat sich auch nie mehr geändert. Dann, ja. So einfach bin ich. Ich bin Julia. Schwarz-weiß, ja. Ich finde es lustig, weil ich stell dir vor, sie hätte ihr die Frage gestellt, ja, wie kommt denn so eine junge Frau dazu, sich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen und dann, ja, ich interessiere mich für Geschichte. Diese Argumente, das habe ich alles schon mal irgendwo gelesen und gehört, ja. Und da habe ich mich natürlich erst mit meinen Landsmännern identifiziert. Naja. Das ist, ich meine, wenn du dann unter der DDR gelitten hast, ist es doch dann völlig normale Trotzreaktion, dann Nazi zu werden, oder? Ja, normal also, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich. Ja, aber ja, ist halt, denn, ja, also nach ihrem Denken schon. Ah. Ja, weil da habe ich mir gedacht, das sind die Feinde, ja, genau. Ja. Julia. Ich habe mich mit linken Dingen beschäftigt und ich fand die Folklore immer unglaublich interessant und spannend und war sag einfach, mal ein Beispiel. Was ja, so Che Guevara-Sachen und so, das war halt schon, ich habe das auch kritisch gesehen, aber so mit 13 oder so war das, hatte das einen gewissen Charme für mich einfach. Und gleichzeitig habe ich aber auch intuitiv schon eben immer dieses Bedürfnis, die Welt zu verstehen und habe immer sehr schnell gemerkt, dass das auf sehr dünnem Eis ist und ich nicht genau weiß, dass ich irgendwie so, ich habe das so ein bisschen Bauchkommunistin quasi. Und jetzt bin ich ja in einer Zeit, wo das nicht wirklich, oder groß geworden, wo das nicht wirklich angedockt ist. Im Gegenteil, wir in der Schule, ich wurde aus den banalsten Gründen immer Marxistin und Kommunistin genannt und so. Wie passiert es nicht? Ja. Eben. Kann man das nicht einfach abkürzen und sagen, ja, ich war 13, fand den Che Guevara geil und habe mich seitdem nie weiterentwickelt? Aus den banalsten Gründen, ja. Nur weil ich mit meinem Che Guevara-T-Shirt um die Ecke gekommen bin, haben mich die Leute Marxistin genannt. Ja, der Che Guevara hat so einen schönen Bart, der kitzelt bestimmt beim Knutschen. Wie ist das denn, wenn man die ganze Zeit von irgendwem irgendwas genannt wird, dann als Rache da, wird man das dann, oder was? Also wenn mich jemand die ganze Zeit irgendwie einen Hosenscheißer nennt, dann fange ich irgendwann an, in die Hose zu kacken oder was? Wenn du die theoretische, den theoretischen Unterbau des in die Hose kackens studiert hast, dann wahrscheinlich ja. Und habe mich aber dann irgendwann davon abgewendet. Also ich habe dann irgendwann halt angefangen, auch viel so Totalitarismus-Theorien zu lesen und so. Und dann ging das halt irgendwie, habe ich mich auch mit der Theorie nicht beschäftigt. Ich hatte auch niemanden, der mir irgendwie diese Theorien, der mir irgendwie über eine persönliche Ebene nachdenken können. Und dann habe ich in Bonn studiert, ultrakonservativ, das hatte ich ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, das Linkeste, was da irgendwie in der Politikwissenschaft ankam, war halt irgendwie Adorno und die kritische Theorie, aber das auch nur als Diskurselement Adorno! Der Geschichte. Der andere hat eben auch schon kritische Theorie gesagt. Ja, das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu. Wo uns die Leute immer sagen, das wäre ganz was anderes. Und das würde sich ja alles widersprechen. Machst du eigentlich immer diese Standbilder? Das sieht aus wie so Merchant. Ich kein Paul mehr. Also sehr abstrus. Und dann kam das durch die Piraten ganz stark jetzt in den letzten 2-3 Jahren, dass ich gemerkt habe. Ja, sowas hat es auch gegeben. Leute, die wegen Piratenpartei sich plötzlich für Marxismus interessieren. Ich frage mich, warum das nicht hingehauen hat mit der Piratenpartei. Ich habe also durch den Feminismus ganz stark, dass ich gemerkt habe, okay, da fehlt was. Da fehlt. Durch den Feminismus habe ich gemerkt, da fehlt Marxismus. Das macht alles keinen Sinn. Ja, das so zu argumentieren, wie genau. Genau, Feminismus macht keinen Sinn, es sei denn, man ist Marxist. Momentan, oder wie ich argumentiert habe, und es fehlte was. Und dann habe ich im letzten Jahr ungefähr halt angefangen, auch im Rahmen meiner Dissertation über Privatsphäre, wo mein Doktorvater dann meinte, Frau Schramm, da müssen Sie jetzt erstmal nochmal an die Theorie ran. Und da müssen Sie jetzt nochmal Hegel, Marx und Co. sich aneignen. Und das habe ich dann angefangen zu machen und plötzlich machte alles Sinn. Und jetzt beschäftige ich mich damit und merke halt, dass das unglaublich aktuell ist. Plötzlich machte alles Sinn. Ja, ja. Weißt du, und dann hat ein Freund von mir gesagt, lies doch mal dieses Buch da, Dianetik von L. Ron Hubbard. Und auf einmal macht er alles Sinn. Ja. Und jetzt gehe ich dreimal die Woche zum E-Metern und gebe halt Geld für das Hobby aus. Ja. Da hat meiner gesagt, lies mal dieses Buch hier, die Weisen von Zion. Und plötzlich macht er alles Sinn. Plötzlich habe ich dieses Buch hier gelesen, Mein Kampf, und plötzlich macht er alles Sinn. Aber ja, da musst du auch nochmal in die Theorie ran hier, Rassenlehre und so. Ja. Und merke aber auch gleichzeitig, was es für einen irren Kampf gegen diese Theorien in den letzten Jahren in die Realität gemimt. Der irre Kampf, ja. So ist das. Mein irrer Kampf. Wenig das andockt und wie krass das auch ist, sich gedanklich da wieder irgendwie von Gewissen, ich würde das fast Gehirnwäsche nennen, zu lösen. Ja? Gehirnwäsche, da habt ihr es gehört. Die Leute in Deutschland sind alle gehirngewaschen, den Marxismus nicht gut zu finden. Also simpelste marxistische Erkenntnisse, die wirklich schwer sind zu verstehen, weil all das, was wir mitbekommen, so völlig konträr ist. Und ja, muss man noch was Beispiel, zu sagen. Beispiel. Und, zum Beispiel geht es den Leuten in Venezuela gut. Die tun gerade alle gemeinsam eine Diät machen. Die hungern nicht, sondern die haben sich vom Konsumzwang freiwillig verabschiedet. Genau. Und das muss man erstmal verstehen. Aber also, natürlich, die sind nicht zu schwach zum Rebellieren. Die akzeptieren ihren neuen Präsidenten voll und ganz. Genau. Letzten Jahr ungefähr klar geworden. Und ich finde es sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und habe mir jetzt vorgenommen, die Partei zu unterwandern. Also, da könnten wir jetzt gleich weiter in die Inhalte. Roffelol. Die Diskussion einsteigen, tun wir auch gleich. Aber ich möchte auch von Helmut noch wissen, wie hat das bei dir angefangen, das Interesse für Marxismus und Anarchismus? Das ist, also, seit ich mein Lächeln verkauft habe. Selbe Zeitpunkt, 67, so in die Studentenbewegung, die in Bremen eine Schülerbewegung war, gegen Fahrpreiserhöhung waren da Demonstrationen, bin ich so reingeschlittert. Wegen Fahrpreiserhöhung. Ein solches Unrecht. Das ist nicht auszuhalten. Und hat mich auch so ein bisschen aus so einer Perspektivlosigkeit dann erlöst, ohne dass ich da jetzt, gut, wir haben mal Flugblätter oder so gemacht, aber ohne dass ich da jetzt groß mir Gedanken gemacht hat. Es war einfach mehr, dass die Ereignisse, die mich gefesselt haben. Und bin dann wegen Bundeswehr nach Berlin und dann bin ich in eine Gruppe vom SDS, die nannte sich die Soziale Revolution ist keine Parteisache. Also schon so eine Räte kommunistisch, anarcho-syndikalistische, es war der Titel einer Zeitschrift. Syndikalistisch. Das ist dann so in etwa auch bis heute meine Ideologie, wenn du so willst, wobei Ideologie ist auch was durchaus Negatives, wobei ich schon auch manchmal mich da behindere in der Wahrnehmung der Welt mit. Oh mein Gott, Self-Awareness. Ja, aber trotzdem. Grade, ja, oh mein Gott, ja, genau, richtig. Weißt du, das ist so irgendwie, er realisiert so Ideologie, okay, alles klar, ich habe vielleicht Scheuklappen auf, ja, aber ja, es gibt schlechte und böse Ideologien und meine ist bestimmt die gute. Ja, und vor allem auch, hat mich aus meiner Perspektivlosigkeit gerettet, finde ich auch lustig. Ja. So. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Bevor ich gar keine Meinung habe. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Oh ja, hier, so eine weltumspannende Bewegung irgendwie. Da bin ich jetzt Teil von wobei ja so Massenbewegungen ja immer auf Leute pochen, die nichts mit sich anzufangen wissen. Weißt du, du tust dann persönlichen Ruhm dadurch erlangen, dass du ein Teil von einem großen, glorreichen Ganzen bist. Und vorher warst du nur irgendjemand, der jetzt die Schule verkackt hat und keinen Job findet. Und jetzt bist du Teil dieser tollen Bewegung, weißt du? Also, so. Also in dem Alter ist das gerade schon peinlich, ja. Das wir uns da in Berlin, und ich bin dann nach Bremen, als die Uni da neu eröffnete, gegangen, dass wir uns mit einem Aspekt beschäftigt haben, nämlich mit dem Marxismus als Instrument, um abstraktes Denken zu verstehen. Nämlich Stichwort Alfred von Rethel, der so an der Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer dran. Boah, ey, kann ich einen ganzen Satz sagen, ohne dass irgendwer von denen vorkommt. Ja, abstraktes Denken, ne? Frankfurter Schule und so. Aber das hat überhaupt nichts mit Marxismus zu tun, Weltraumaffen. Was redet ihr da nur für einen Kram? Ja. Dazu gehört, und bei dem habe ich dann auch studiert und damit beschäftige ich mich eigentlich auch heute noch. Ist auch heute wichtiger denn je, denn was ist abstraktes Denken? Das begann bei den Griechen ungefähr 600 vor Christi mit Mathematik und Musik, also die Harmonielehre und so weiter. Und der Ansatz von Alfred von Rethel war eben, dass er sagte, das hängt mit der Einführung des Geldes zusammen. Also das abstrakte Denken ist sozusagen nur ein Widerschein im Bewusstsein mit diesem abstrakten Gegenstand Geld, abstrakt deswegen, weil er keinen Gebrauchswert hat, sondern seinen Gebrauchswert, oder kein, nicht wieder Gebrauchsgüter, sondern nur ist der Tauschwert, ist so der abstrakte Wert, ist sein Gebrauchswert. Und, oh, jetzt sind wir aber gleich schon mittendrin. Ja, und ich wollte nur sagen. Ja, aber das ist doch auch Grütz, das auf die Einführung des Geldes zurückzuführen, weil. Schon der Höhlenbewohner, der einen Stier an die Wand gemalt hat, hat den auch abstrahiert und hat keinen fotorealistischen Stier gemalt. Und viele Kultbilder aus der vorgeschichtlichen Zeit sind Abstraktionen von Figuren wie die Venus von Willendorf oder ähnliches, die halt ganz klar nicht naturalistisch sind. Also verstehe ich ganz nicht. Nee, das ist die Verschwörung von den Kapitalisten, die dir abstraktes Denken aufheimsen, nur damit du arbeiten gehst und an dem faschistischen Regime mitmachst, was sich Kapitalismus nennt. Ja. Ich glaube Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich sein. Also guck dich um, es ist alles Mathematik, was wir hier sehen und was wir an uns haben, ist alles maschinell hergestellt, industriell, alles. Also alles Mathematik, Physik, was anderes brauchst du nicht, muss man wissen. Ja, ist auch kommunistische Kritik der Mathematik, gibt es dann demnächst wahrscheinlich. Null. Zahlen aller Länder, abstrahiert euch. Genau, wahrscheinlich. Minus abschaffen. Und Kybernetik, Genetik, also unser ganzes Leben ist von der Mathematik bestimmt und deswegen ist es ganz sinnvoll, ohne dass ich da jetzt groß eine Antwort habe, ist es sinnvoll, sich mit den Anfängen, wie ist das in die Welt gekommen und warum und so, das ist jetzt kurz. Und warum, ja, wieder so ein Herrschaftskrempel, ne? Den man da rein projizieren muss. Warum ist das in die Welt gekommen? Ich nehme an, die Leute haben Zahlensysteme entwickelt, weil sie irgendwie was zählen wollten. Ja, nee, das war alles, weil sie wen unterdrücken wollten, war das. Ja. Denk doch mal nach. Ja, also da sind ja schon viele Namen aufgeblitzt und Ansätze. Ja, vor allem Horkheimer, Adorno und Horkheimer. Und Adorno hat auch jemand gesagt, ich glaube Horkheimer. Ja. Und, was eigentlich mit Marcuse? Ja, der kommt nicht vor, tut mir leid. Überzuleiten zu meiner nächsten Frage, sage ich auch mal, wie es mir ergangen ist, nämlich als ich in Frankfurt so in die Sponti-Bewegung hineinrutschte um den Häuserkampf und Frauenbewegung, da war ich häufig an Debatten beteiligt, wo sich heftig gestritten wurde über die Ansätze, aber wo dahinter, wie ich später dann rauskriegte, eben auch so gedankliche Ansätze von Marxismus und Anarchismus, gerade wenn es um Macht und Herrschaft und wie wir uns jetzt zusammenfinden, wie wir uns organisieren, eine Frage, die ja in der Piratenpartei gerade auch sehr relevant ist, also wer hat Macht und ich habe dann häufig nicht wirklich verstanden, wovon die Linken da geredet haben. Und ich wollte es gerne verstehen, was mich dann eben auch dazu. Aber das hat sich immer so klug angehört, weißt du? Ich habe kein Wort verstanden, aber es war einfach hin. Und dann haben wir uns das rote Buch von Mao unter den Ärmel unter den Arm drunter gemacht. Dann bin ich so zur Schule gelaufen und da war ich einfach hip. Da bin ich dann öfters hin, die haben mich dann auch mal auf eine Cola eingeladen. Genau, wir haben die ganze Zeit über Macht geredet und wer Macht hat und uns überlegt, dass wir ja keine Macht haben und deswegen die coolsten sind. In diese Gruppen und Seminare zu gehen, um mir eine Grundlage zu verschaffen. Und wenn wir jetzt heute uns die Frage stellen, ja, was hat Marxismus und Anarchismus, was haben die uns heute zu sagen oder wo können die uns helfen, dann fände ich es gut, wenn wir jetzt unseren hoffentlich vielen Zuhörern, Zuschauern und Zuschauerinnen die Möglichkeit geben, auch wenn sie nicht viel Theoriewissen haben, unser Gespräch zu verstehen. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne am Anfang bitten, dass ihr vielleicht mal, vielleicht magst du anfangen auch, Karl-Heinz, so die Grundzüge des Marxismus. Erstmal in kurzen, knappen Worten. Ich weiß, das ist nicht so einfach. So, liebe Leute, jetzt müsst ihr tippen. Kriegen Sie es hin, die Grundzüge des Marxismus zu erklären, ohne die Worte Horkheimer und Adorno zu benutzen? Ich glaube nicht. Also nur knappen Worten. Ja, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Also es wäre eigentlich ganz einfach. Weißt, Marxismus ist Neidpolitik. Du schürst Neid auf alle, die mehr haben, wie die untersten Leute in der Gesellschaft, und dann tust du die Leute umbringen, die erfolgreich Geschäfte haben. Ja, aber Kapitalismus ist doch auch Neidpolitik. Du hältst den Leuten eine Karotte vor die Nase, die andere haben, und sagst ihnen, arbeite. Ja, aber du tust sie nicht umbringen. Nun ja, weißt ich nicht. Du? Die Leute bei Foxconn sagen was anderes vielleicht. Ja, die zählen nicht. Das sind keine Europäer. Nein, mach weiter. Ja, China ist ja auch kein richtiger Kapitalismus. Oh. Ja. Aber einfach, damit wir so eine Grundlage haben, auf der wir uns bewegen. Wenn du das mal erklären würdest, bitte. In kurzen Zügen. Ja, na gut. Ich war jetzt im Frühsommer in Trier anlässlich 130-jährigen Todestag von Marx, und da war vor dem in der Innenstadt so ein Platz, und da waren ganz viele kleine Marx-Figuren aufgestellt, immer so rot aus Plastik gegossen. Die sahen alle gleich aus, also sozusagen materiell hergestellt. Also so ungefähr geht es im Marxismus zu. Also so viel verschiedene Strömungen, Richtungen und Interpretationen gibt es auf. Achso, ich dachte, die Bewohner des marxistischen Landes werden irgendwie alle gleich groß gegossen aus Plastik. Ja, dachte ich mir auch, ja. Ja, es ergibt doch keinen Sinn, was er gerade gesagt hat. So, die waren alle gleich, und so ist es im Marxismus auch, da gibt es ganz viele Strömungen. Und die sind auch alle gleich, oder wie? Marxismus ist ein Spektrum. Ja, genau. Genauso dann, wie Gender. Marxistic Screeching. Die Substanz des Ganzen sein soll, was unter Marxismus sozusagen gefasst wird. Wenn ich von mir persönlich ausgehe, würde ich erstmal sagen, ich bin Marxist. Das ist vielleicht etwas anderes als Marxismus, um deutlich zu machen, ich beziehe mich mit meinem, sagen wir mal, politischen und theoretischen Denken und mit meinem Handeln auf die Sachen, die Marx und Engels an theoretischen Leistungen gebracht haben. Damit ist sozusagen die Sache nicht erledigt, aber das ist für mich der Bezugspunkt. Das ist was anderes, als zu sagen, ich bin also ich bin Anhänger des Marxismus. Dann müsste ich sagen, dann wäre ich Anhänger sozusagen von diesen 100 kleinen Figuren, die dort rumstehen. Nein, ich nehme da also schon meine eigene Haltung dazu ein. Und die Grundfrage, ja, die den jungen Marx umgetrieben hat, nämlich als er am Anfang den Stirner gar nicht so schlecht fand, nämlich als dieses Buch erschienen ist, der Einzige und sein Eigentum oder so ähnlich heißt es doch, ne, hat er an ihm also geschätzt oder an dem Buch geschätzt, dass die Betonung des Individuums und des Zu-sich-Kommen des Individuums als autonomes Individuum eigentlich eine ganz tolle Sache sei. Später, als er aber sozusagen mit den ökonomischen Strukturen sich befasst hat, musste er feststellen, und sehr deutlich in Zusammenarbeit eben mit Friedrich Engels, also der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, der ist keine Monade, der ist geprägt sozusagen durch die Bedingungen, in denen er lebt und die er natürlich auch mitgestaltet. Also er ist nicht nur Opfer seiner Verhältnisse, sondern ist auch Täter in seinen Verhältnissen. Und die nächste Frage ist natürlich gewesen, das gesellschaftliche Ganze sozusagen zu fassen und zu begreifen. Ne? Und man kann sich das vorstellen wie eine Zwiebel, die man schält. Er versucht sozusagen zum Kern des Ganzen vorzudringen und sagt, die Reproduktion des gesellschaftlichen Ganzes ist gleichzeitig die Produktion des Ganzen. Und deswegen müssen wir uns die Produktion als erstes angucken. Und da stellen wir fest, also das ist ein gesellschaftliches Produkt ist, was aber in Privathand sozusagen einfließt, dahingehend, dass der Lohnarbeiter in der Zeit, wie er seine Arbeitskraft verkauft, nicht nur sich selber reproduziert, sondern ein Teil seiner Arbeit wird unentgeltlich angeeignet, über den Arbeitsvertrag sozusagen erledigt und bezahlt und bleibt nun in stofflicher Form, in Gestalt eben von Produkten oder Dienstleistungen beim Kapitalisten und der hat die Verfügungsgewalt. Und der selber ist aber auch sozusagen im gesamtgesellschaftlichen Ganzen wieder Teil eines von Menschen gestalteten, fast Naturgesetzlichkeit der Verwertung eben dieses Werts, dieses Reichtums, was dazu führt, dass sich das scheinbar wie so ein Perpetuum mobile wiederholt. Ist aber nicht. Die Menschen machen ihre Geschichte wirklich selber und in dem Augenblick, wie sie erkennen, dass dieser Zusammenhang besteht und dass sie selber, also Schöpfer dieses Zusammenhangs sind, haben sie auch die Chance, das aufzuheben und damit alle Strukturen, die dadurch grundiert sind. Mit welchem Ziel aufzuheben? In einer Gesellschaft, in der sozusagen der Mensch vergesellschaftet bleibt und seine Individualität als vergesellschaftetes Individuum leben kann. Das bedeutet also, dass er gemeinsam über Sachen mit anderen verfügt, die er auch geschaffen hat. Dass er selber mit anderen in der Diskussion steht, wie die Zukunft aussehen soll, wie das Jetzt aussehen soll. Einen Satz wollte ich noch sagen in Bezug auf das gesamtgesellschaftliche Ganze. Das gesamtgesellschaftliche Ganze läuft eben nicht widerspruchsfrei ab. Der Kapitalismus produziert eben quasi wie eine Naturgesetzlichkeit auch Krisen. Also es gibt Zwänge, ja, die erleben wir ja. Ja, genau. Aber nicht alle Widersprüche sind, obwohl sie grundiert sind, wirken sie sozusagen als reine Verlängerung. Also zum Beispiel die Geschlechterfrage, Frage, wie sich so faschistisches Denken entwickelt und andere. Also ja, da habt ihr es auf jeden Fall. Marxismus gesamtgesellschaftlich. Das ist auch die Frage, wie man denkt und Geschlechterfrage. Ja, genau, gesamtgesellschaftlich. Man könnte sagen, dass es sich auf die gesamte Kultur bezieht. Und wie nennt man das dann? Marxistische Kultur. Kulturmarxismus. Genau. Nein, er hat gesagt! Rassismus ja, und dergleichen, ja. Rassismus, ja. Marxismus, da geht es um Rassismus. Lässt sich nicht eins zu eins davon ableiten. Also darauf hat er nochmal selber Wert gelegt, nur er sagt hat, also in letzter Instanz ist das Materielle das Bestimmende. In letzter Instanz. Das wäre sozusagen mein schneller Durchritt durch diesen Zusammenhang, wo es eben darum geht, so verstehe ich Marx, dass nicht nur die Kritik der politischen Ökonomie sein Herzstück dazugehört, sondern auch die weltanschaulichen und erkenntnistheoretischen Grundlagen, also historische und dialektische Materialismus und die Anwendung eben dieser Weltanschauung auf die Geschichte der Menschheit, woraus dann sozusagen die Vorstellung der Klassengesellschaft entsteht und ihre Aufhebung. Okay, soweit mal. Vielen Dank. Maha, jetzt wollte ich dich fragen, du hast vorhin erzählt, dass du dich mit anarcho-syndikalistischen Theorien beschäftigt hast. Kannst du erklären, was das ist? Ja, also der Anarchismus ist natürlich jetzt ein sehr weites Feld. Also wir hatten das gerade schon mit den vielen Marx-Köpfen und im Anarchismus ist es, glaube ich, noch vielfältiger. Also da kann man auch dann immer nur so grobe Strömungen greifen und die sind auch sehr vielfältig. Also das ist mir ging es jetzt nicht so sehr darum, also, die Strömung zu benennen, sondern die Grundidee. Naja, also die Grundidee des Anarchismus ist halt, eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu haben. Also keine Herrschaft, also auch keine Hierarchien, also niemand entscheidet über jemand anders, das ist halt der wichtige Punkt. Und da geht es dann los. Wie realisiert man sowas oder wie sieht dann die Gesellschaft aus und an welchen Stellen setzt man an? Ist es vielleicht nur der Staat, der vielleicht stört, oder muss man vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge schaffen? Wie organisiert man sich zusammen? Na, also schafft man es irgendwie in Gruppen? Sich, das finde ich gut, ja, oder? Ich meine, weißt du, eine herrschaftslose Gesellschaft, aber wie organisiert man sich denn dann zusammen im Anarchismus? Genau, ja. Keiner sagt dem anderen, was er zu tun hat, aber wie organisiert man sich, um den anderen zu sagen, was sie zu tun haben? Ja. Ja, wer sich so eine richtig anarchistische, herrschaftslose Gesellschaft angucken will, der muss einfach nur mal, weiß ich nicht. Somalia. Somalia zum Beispiel. Ja, genau, Mittlerer Osten so. Ja. Zu fügen, denn ich meine, der Mensch ist eben ein soziales Wesen, ist nicht alleine da, muss mit anderen zusammenarbeiten und daraus entsteht eben eine gewisse Schwierigkeit. Und da gibt es eben sehr verschiedene Ansätze. Und dieser Ansatz, der jetzt gerade auch bei dem, also in der Strömung, die ich angesprochen habe, eine Rolle spielt, ist halt eben tatsächlich einer, wo sich Leute zusammenfinden, wo dann eben auch, der dann auch tatsächlich in so einer Fragestellung steht, der Arbeitsorganisation, also wie setzt man das Problem um, dass man eben abhängig beschäftigt ist, eben in dieser Analyse. Da geht eben dann der Anarchismus tatsächlich auch eng zusammen mit dem Marxismus. Und da geht es halt eben vor allen Dingen dann auch um wie kann ich denn abhängig beschäftigt sein, wenn mir niemand sagt, was ich machen soll? Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit den Bäckern, die wir letztens hatten, wo dann morgens halt sich entweder Leute entscheiden, Brot zu backen oder halt nicht und dementsprechend gibt es dann welches oder nicht. Oder du musst halt doch wieder eine Körperschaft oder irgendwas einsetzen, die sich dann darum kümmert, das zu organisieren, dann aber auch sagt, es müssen 10 Leute zum Backen da sein morgens. Ich verstehe das nicht. Ja, wie spricht man sich denn? Und was ist, wenn eine Bande kommt und uns sagt, ihr habt jetzt heute Brot gebacken, wir nehmen euch das ab, weil wir haben Waffen. Weißt du? Keine Ahnung. Also das, dann hungert man. Das ist ziemlich einfach zu beantworten. Frage der Lohnarbeit und das ist die eine Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie ist der Staat organisiert? Also gerade in dem Ansatz von Lanty geht es ja darum, dass er halt Staaten und Nationen, im Fall den Nationalstaat eigentlich, ablehnt und wie man eben dann auf einer Ebene, die darunter liegt, sich eben trotzdem organisieren kann. Also auf der Ebene von Kommunen, von auch Kollektiven, aber eben unterhalb des Staates. Und seine Vorstellung ist also, dass man eigentlich überhaupt keinen Staat braucht. Man braucht auch keine Weltregierung, sondern die Menschen finden sich eben da. Zwangsläufig dazu führen, dass sich die Leute, wie du es eben gesagt hast, in bewaffneten Banden organisieren und sich gegenseitig die Früchte ihrer anarchistischen Arbeit wieder abnehmen, weil es immer Arschlöcher gibt. Das ist auch so eine Marxismus sowie Anarchismus beruhen darauf, dass die Menschen dafür bereit sind vom Kopf her. Was wir bisher gesehen haben, jedes Mal ist, sie sind nicht bereit dafür. Sie nehmen dann immer doch das größere Stück Kuchen für sich und ihre Familie und lassen den anderen im Zweifelsfall verhungern. Ich denke mir halt, dass so eine richtig ordentliche Anarchismusbewegung halt einfach nur in Mad Max ausarten wird, weißt du? So, ich keine Ahnung, warum das anders werden sollte. Also, es herrscht dann am Ende nur das Recht des Stärkeren und das war's. Ich verstehe das nicht. Warum redet er von Staat in der Anarchie? Wie kann es denn in der Anarchie einen Staat geben? Naja, sagt er, dass es den Staat nicht braucht. Er sagt, dass er den nicht haben will, den Staat. Also. Sind und organisieren sich. Nun, was ja beide Theorien, die ja zum Teil auch in der Praxis erprobt wurden oder versucht wurden umzusetzen, mit mehr oder weniger Erfolg, was ja beide verbindet, das ist, dass sie den Kapitalismus als eine Daseins- und Gesellschaftsform kritisieren. jetzt, wenn ich vom Marxismus ausgehe, dann hat der Marxismus ja diesen Klassenbegriff. Da gibt es die Arbeiterklasse und die herrschende Klasse. Und wenn ich mir die Gesellschaft jetzt heute anschaue, dann kann ich eigentlich Arbeiterklasse, suche ich, aber finde ich nicht, weil die Facharbeiter hochqualifizierte Menschen sind, die sich eher an der sogenannten Mitte orientieren, also nach oben, und also wo ich wenig das, was man Klassenbewusstsein nennen könnte, wenig entdecken kann. Gleichzeitig sehe ich, dass ja auch die, das, was die Arbeitsplätze in der Industrie anbelangt, dass die immer weniger werden. Also, deswegen frage ich mich und frage euch alle, was kann uns denn der Marxismus in diesem Zusammenhang heute überhaupt noch sagen? Die Welt hat sich ja verändert und wir reden heute davon, ja, der... Everything is racist, everything is sexist and you have to point it all out. Das kann er sagen. Nee, aber auch der Begriff Arbeiterklasse... Ich finde es halt irgendwie interessant, dass halt bei Marxisten dann häufig nicht dieser geschichtliche Hintergrund mitschwingt, dass halt Arbeiterklasse aus einer Zeit kommt, wo halt wegen der Industrialisierung in den Fabriken das halt schon heftig zugegangen ist. Wenn du dann 6-jährige, 8-jährige Kinder in der Fabrik arbeiten hast, die 16 Stunden arbeiten müssen, klar kommt dann Arbeiterklasse als Begriff auf. Und klar ist es dann von Leuten, die einfach nur verheizt werden in der Fabrik, klar ist es einfach, die zu mobilisieren und dazu zu bringen, gegen die Fabrikbesitzer aufzubegehren. Aber du hast ja in der Zwischenzeit einen Haufen Arbeitsrechte und Möglichkeiten dazu bekommen, dass du nicht mehr mit 6 Jahren in der Fabrik stehst. Also deswegen kannst du mit dem Begriff Arbeiterklasse gar keine Leute mehr mobilisieren, weil es einfach keine Entsprechung dafür mehr gibt. Also, ja. Unsere globalisierte Welt, was mache ich da mit dem Klassenbegriff? Ja. Also es ist ja unstreitig, nicht? Also dass wir nicht mehr in den Konturen des 19. Jahrhunderts hier und dass das Proletariat nicht sich sozusagen vergegenständigt in dem Typus mit der schwierigen Faust, ne, und dem Blaumann. Also das ist doch unstreitig. Aber deswegen zu sagen, also das Proletariat sei verschwunden, kann man natürlich machen, wenn man es rein soziologisch deskriptiv beschreibt, das Proletariat. Wenn man das aber sozusagen in der Denklogik von Marx versucht zu definieren, nämlich aus dem Produktions- und Reproduktionsprozess heraus. Und Produktionsprozess bitte nicht verstanden als den einzelnen Betrieb, sondern als den Produktionsprozess der Gesamtgesellschaft. Ja? Dann ist das Proletariat überhaupt nicht verschwunden. Ja, aber es hat nicht mehr, das hat Abel ja gerade gesagt, das Proletariat hat auch nicht mehr die Probleme, die es zu Marx-Zeiten hatte. Ja. Es ist doch überhaupt nicht vergleichbar. Und man kann auch die Leute ohne Arbeit nicht dazu zählen, weil die wären für Marx halt nicht Arbeiterklasse, sondern Lumpenproletariat gewesen. Ja, und ich meine, in England war also um 1800 rum, hattest du eine Lebenserwartung von 18 Jahren, wenn du Fabrikarbeiter warst. Danach war es halt kaputt, weißt du, bist mit 18 gestorben, weil du verheizt worden ist. Aber das ist es ist ja heutzutage nicht mehr so. Also ich keine Ahnung. Also in Ländern mit Arbeitsbedingungen wie China oder Nordkorea oder so, da hast du noch Chancen mit sowas. Oder in Polen 1980, da waren die Bedingungen auch so beschissen, dass sowas nochmal zum Tragen gekommen ist. Aber es wurde ja auch immer weniger. Also auch gerade in China hat sich ja einiges verbessert. Also Nordkorea verbessert sich nur sehr, sehr, sehr langsam. Aber selbst die öffnen langsam ihre Märkte. Am Bausektor. Spannend, weil man ja eben, also soziologisch deskriptiv, da gibt es ja auch, das muss man ja schon sehen, dass die Soziologie der letzten Jahre... Soziologisch deskriptiv heißt beschreibend. Genau, also die... wie sich das genau zeigt, also anhand von ganz platt, anhand von Kleidung, anhand von Verhaltensweisen, Habitus und so weiter. Okay. Und das ist schon, also das hat sich schon ausdifferenziert, was natürlich auch eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung an vielen Stellen ist, oder ArbeiterInnenbewegung. Dass die Soziologie, das finde ich ein ganz großes Problem, grundsätzlich, die Soziologie hat den Marxismus einfach auch links liegen gelassen in den letzten 40 Jahren. So. Radetzsch. Die Soziologie hat den Marxismus links liegen gelassen. Das sieht man bei Bourdieu zum Beispiel. Ich hatte das Gefühl, sie haben den stinkenden Leichnam die ganze Zeit neben sich hergeschleift, aber ja. Ich kann mich auch täuschen. Hat nicht die Soziologie übertrieben, übelst mit Neomarxisten zu kämpfen? Also, ja, kamen nicht Horkheimer und Adorno aus der Ecke? Ja. Dann immer wieder Streitigkeiten, ob er den Begriff des Kapitals verwischt oder nicht mit den Kapitalformen. Aber das ändert nichts daran, dass es eine, dass die Produktionsmittel immer noch in begrenzter Hand sind und dass Menschen lohnabhängig sind. Und auch selbst der Facharbeiter, ja gut, der wird halt quasi kompensiert. Oder er bekommt eine Kompensation dafür, dass er relativ hohen Lebensstandard hat, dass er sich vielleicht auch in gewissen Kreisen bewegen kann, ja, einen gewissen Habitus sich auch aneignen darf. Aber in letzter Instanz ist er lohnabhängig und kann sich nicht außer er entschließt sich, Unternehmer zu werden. Er ist lohnabhängig, außer du gründest deine eigene Firma. Und dann arbeitest du mehr als Lohnabhängiger. Und wenn du gut bist, dann kannst du eventuell die Sonnenseite des Lebens genießen und dann kannst du weniger arbeiten wie andere. Aber in der Regel bist du Unternehmer und arbeitest noch viel mehr wie die Leute, die einen Lohn bekommen. Ja, aber es funktioniert halt so. Aber du bist ja nicht gezwungen, lohnabhängig zu bleiben. Also, solche Leute würde ich alle mal auf Klassenfahrt durch die DDR schicken, mal in Industriebetriebe reingucken und so. Hat sich das weiter ausdifferenziert und natürlich auch auf einer globalen Ebene. Wenn wir jetzt in Deutschland gucken, ist es klar, dass sich das eben auch durch soziale Kämpfe verändert hat. Oder scheinbar, aber global gesehen, also da wird es ja eigentlich nur noch mehr und heftiger. Also die Eigentlich nicht. Eigentlich sind seit den 90ern überall die armen Leute weniger geworden. Du hast seit Anfang der 90er einen wahnsinnigen Drop in Armut weltweit zu verzeichnen. Also es waren noch nie so viele Leute so reich. Aber die Marxistin sieht es ja so, dass da nur halt, die werden gerade bis über die Schwelle gefüttert und dann gönnt man ihnen nichts mehr und die anderen leben halt in Saus und Braus. Das Kapital verdichtet sich ja immer bei immer weniger Menschen. Haben wir in den letzten, ich glaube in den letzten 20 Jahren ist es nochmal. Das ist aber eine Verschwörungsideologie, wenn man der Amadeo Antonio Stiftung glauben mag. Wenn man sagt, da gibt es Leute, die so geschlossene Zirkel praktisch, die uns das Geld abziehen, das ist Verschwörungstheorie. Julia, sei vorsichtig. Schwierig, weil viele Leute damit wenig anfangen können, weil das halt auch völlig antiquiert wirkt irgendwo. Man hat eben dann die Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert und man hat diese Kämpfe, wo man denkt, das ist doch nicht mehr modern, ist doch postmoderne Welt, hat das doch überwunden. Ne? Aber von der Grundstruktur her, also ich kann mich da gut auch mit identifizieren, insofern, als dass ich selber halt auch dachte, ach, Klassenkampf, ja. Ich habe da noch in meiner Abi-Streich haben wir da noch Witze drüber gemacht und haben das benutzt und mir irgendwie halt diese Folklore angenommen, ja. Aber wenn ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mir das mal wirklich angucke, worum es da theoretisch geht und was die Grundvoraussetzung ist, da hat sich nichts geändert. Ja, okay, wie seht ihr beide das? Ja, und dann natürlich... was ich vorhin schon angedeutet habe, dann ist natürlich der Korpus von Marx und Engels Werk und alle, die da sich mit beschäftigt haben, ist natürlich immer noch wahrscheinlich der sinnvollste Einstieg, um zum Beispiel abstraktes Denken, wie es entstanden ist und wie es sich bis heute entgegentritt, materiell entgegentritt hier im Raum zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren. Also die Marxisten streiten sich darum, ob jetzt dieser Abstraktionsprozess schon im industriellen Arbeitsprozess stattfindet, indem du Waren produzierst am Fließband, oder ob im Austausch der Ware, also auf dem Markt sozusagen, passiert. In dem Moment, wo die Ware den Besitzer wechselt sozusagen. Andere Ansätze sind mir nicht bekannt, außer so, wie soll man das nennen, die sowjetische, gibt sehr, sehr gute sowjetische, von der Frühzeit, sowjetische Psychologen, die sich damit beschäftigt haben, weil damals wurden sozusagen aus Analphabeten, sollten sehr bewusste Kolchose Arbeiter werden und dann haben sie eben so experimentell sich daran gemacht, in großen Projekten in asiatischen Sowjetrepubliken, wie verändert sich das Denken mit, wie ist es da mit, bei denen, also in Experimenten, und wie ist es mit, wenn sie etwas gebildet sind und wenn sie noch mehr gebildet sind und Leitungsfunktionen haben, wie denken sie denn, also so die verschiedenen Stufen des. Ich weiß nicht, in den Kolchosen, man hat Kulaken genommen und die in Arbeitslager gesteckt. Kulaken waren die Bauern, die bessere Erträge hatten wie andere. Und die hat man dann ins Arbeiterlager gebracht oder gleich erschossen, weil das Verräter der Revolution waren. Und da hat man dann die Denkprozesse analysiert, wie jeder Arbeiter gleich arbeitet. Also man hat Menschenexperimente gemacht und die Leute, die ein zu gutes Ergebnis hatten, wurden getötet. Toll. Social Engineering. Wie verändert sich das Denken einer Gruppe, wenn ich darauf Einfluss nehme? Ja, gruselig, ne? Abstraktes Denken. Aber erstens basiert es auch ein bisschen auf der, so wie Sie ihn rezipiert haben, den Marxischen Schriften, und zweitens widerspricht sich das auch nicht. Das ist ja eben eine psychologische. Nun machen wir ja aber das Denken nicht um des Denkens willen. Und gerade wenn ich an die beiden Theorien denke, dann sind das ja Theorien zur Anleitung für Widerstand, könnte man ja auch sagen. Also ich bin jetzt gerade nicht so richtig mitgekommen. Bei dir, was bringt mir denn eine Anleitung zum Widerstand? Ich meine, das ist ja das Problem. Für den Widerstand mögen beide Ideologien noch was taugen, um Leute zusammenzuschweißen und ihnen Hoffnung zu geben. Das Problem ist aber, dass sie dann versagen, wenn sie halt kein Widerstand mehr sind. Das ist doch, da geht doch alles schief. Ja. Oh. Naivität. Ja, Widerstand gegen den Widerstand. Konterrevolution. Warum das so wesentlich ist, die Naturwissenschaften nicht ahistorisch sind. Also dass man die Naturwissenschaften genauso sozusagen als bürgerliche Wissenschaft, beginnen von den Griechen, da ist ja der erste Naturwissenschaftler als Aristoteles sozusagen, oder eigentlich schon Parmenides, aber dass man begreift, dass sie gesellschaftlich sind und nicht sozusagen... Die Naturwissenschaft ist gesellschaftlich. Und deswegen müsst ihr euch halt immer überlegen. Angefangen. Ist 1 plus 1. Warum ist das jetzt 2? Da müssen wir euch mal historische Abhandlung drüber schreiben und dann marxistisch euch damit auseinandersetzen. Wenn man schon historische Geschichten benutzt, um seine Sachen irgendwie da zu unterfüttern, dann sollten die aber auch richtig sein, ey. Das ist. Also Ägypten, Mesopotamien, was weiß ich, wo es vor den Griechen schon überall Naturwissenschaft gab. Dummschwätzer. Im Kosmos sind und wir so klug sind, die zu erkennen oder so, sondern das ist eben eine historische Geschichte ist, die ganze Naturwissenschaft. Und die uns von morgens bis abends natürlich bestimmen. Es gibt nichts, was nicht mathematisiert ist, von Flaschen bis sonst was. Bis zu deinem Hut. Von Flaschen bis sonst was. Ist alles mathematisiert. Die tun Mathematik in unser Trinkwasser. Das macht die Frösche schwul. Mathe ist ein soziales Konstrukt. Da sind mir auch so ein paar mathematisierte Flaschen da. Du darfst halt da bei der. Ein soziales Konstrukt von abstrakten Denken, was geschaffen worden ist, um die Menschen zu unterdrücken. Ja, von bürgerlichen Wissenschaftlern. Die sind nämlich anders als marxistische Wissenschaftler. Genau, das sind nicht so gute Psychologen wie in der Sowjetunion. Sonst würden wir hier auch Experiment machen. Trotzdem, also ich muss jetzt, also das mit der Geschichte der Naturwissenschaften ist natürlich schon wieder ein Thema für sich, richtig, wo ich auch was zu sagen könnte. Aber ich würde gerne vielleicht nochmal auch bei Julia ansetzen. Denn, Alter, wenn ich einen Anstecker sehe, wünsche ich mir, dass er gar nichts zu Naturwissenschaft sagt. Was meinst du? Sonst kommt immer wieder White Privilege, weiße, kolonialisierte Studien, bla bla bla bla. Passt auf die heutige Zeit. Denn ich meine, mit den Lohnabhängigen, wenn man sich hier umschaut, also ich habe vielleicht die falschen Freunde, aber... Da sind Leute, die sind vielleicht eher, ja weiß ich nicht, es gibt auf der einen Seite viele, die halt selbstständig tätig sind, eben auch programmieren, sind viele in der Open-Source-Szene unterwegs, also die machen was für, ja, für alle, ohne Geld dafür zu verlangen. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, die Hartz-IV-Empfänger sind, die würde ich jetzt auch nicht als lohnabhängig bezeichnen, die sind zwar auch abhängig, aber nicht lohnabhängig, also das ist schon nochmal ein wichtiger Unterschied. Da muss man schon, in den Krümeln suchen, damit man da was findet. Ja, die Piratenpartei war übrigens für die Freigabe von Cannabis. Hervorragend. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt zu diesen Menschen drauf komme. Viele, dann wähle ich die. Die gerade in der Piratenpartei über Konzepte wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, damit eben diese Abhängigkeit, die wir bei Hartz IV haben, aufgehoben wird. Aber sie werden ja dann nicht in eine Lohnabhängigkeit zurückgeführt, sondern da gibt es ja dann eine andere Lösung. Und das sind so Punkte, wo ich halt im Marxismus wenig Ansätze erkenne. Also ich habe gerade über das bedingungslose Grundeinkommen ja sehr, sehr viel diskutiert und da höre ich dann oft sowas wie, naja, aber eigentlich müssen ja doch alle arbeiten und natürlich nein, es gibt keinen Arbeitszwang, aber viele Leute sehen dann ein, dass sie für die Gesellschaft irgendwie was tun müssen. Gut, das Einsehen ist vielleicht eine andere Form von Zwang. Ich weiß nicht, ob da nicht der gerade in diesem Bereich der Marxismus dann vielleicht doch an Grenzen stößt, denn der Marxismus kommt ja aus einer Zeit, als es um Arbeiter ging und tatsächlich um Lohnabhängigkeit und um Produktion. Und in einer Gesellschaft wie der unsrigen ist das, übernehmen letztlich Maschinen die Produktion. Gut, das sind letztlich auch Produktionsmittel, die jemandem gehören, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die dann plötzlich eben keine Arbeit mehr haben und dann auch gar nicht so richtig lohnabhängig werden können, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, lohnabhängig zu werden. Und da entwickelt sich, glaube ich, eine ganz andere Abhängigkeit. Und die, da müssen wir natürlich auch Lösungen dafür finden. Und da weiß ich nicht, ob der Marxismus da schon die Lösungsmöglichkeiten dafür hat. Also, ich meine, das Problem. Es ist ja nicht so, dass. Ja, gut, sagt ihr erstmal was. Sonst. Na, das ist ja, ich meine, das setze ich jetzt mal eben an, weil das ist, glaube ich, oft ein Missverständnis, was ich auch lange dachte, dass man quasi vorgefertigte Lösungen hat, die man einfach jetzt anwenden muss, die sich einfach ergeben oder die bereits da sind. Das große Problem ist, dass wir nicht abstrakt, dass du nicht abstrakt fachsimpeln kannst und dumme Scheiße rauslabern kannst. Natürlich brauchst du konkrete Konzepte. Ansonsten macht es keinen Sinn. Wir brauchen kein konkretes Konzept. Wir haben nur die Grundidee und dann schauen wir mal, was passiert. Lass mal jemanden so ein Haus bauen. Ja, ich mach mal halt einfach da und hier und du brauchst vorher einen ordentlichen Plan, wenn du die Gesellschaft organisieren möchtest und nicht einfach, das ist ungerecht und wir machen es jetzt mal anders, lass mal gucken. Das ist einfach Schwachsinn. Naja, also im Prinzip ist es ja schon so, dass du gesellschaftliche Änderungen, dass du da einzelne Änderungen machst und halt immer wieder gucken musst, ob es gut ist oder schlecht ist. Das ist eigentlich besser, als wenn du den Komplettplan hast und irgendwie meinst, so entweder ganz oder gar nicht. Also das läuft nicht so ganz wie ein Hausbau. Naja gut, aber auf der anderen Seite, wenn du dir die Ein-Kind-Politik in China anguckst, die haben ja auch nicht mit den ganzen negativen Folgen gerechnet, die da jetzt sich draus ergeben. Also das kann halt auch richtig derbe in die Hose gehen, sodass du es nicht mehr reparieren kannst, zumindest für ein, zwei Generationen nicht mehr reparieren kannst. Ja, aber ich meine, da hilft dir ja auch die beste Planung nichts, wenn man sich halt mit sowas vertut, ne? Ja, wenn du es vorher, bevor du was machst, genau planst, dann nimmst du vielleicht eher auch Eventualitäten irgendwie in den Blick oder so. Ja. Aber ich wollte zu dem, was Abel gesagt hat, noch sagen, ich habe das Gefühl, hier sitzen 5 Leute, die unter Marxismus und Anarchismus jeweils was anderes verstehen, nämlich das, was ich mir da so gedacht habe, als ich mein Erweckungserlebnis hatte und dann habe ich noch ein bisschen was gelesen und daraus stricke ich mir was. Das ist so, wie so Selfmade-Religion, würde auch erklären, warum die Linke nie irgendwie auf den grünen Zweig kommt, weil die Leute alle aneinander vorbeireden. Ja. Wir sehen auch von der Gesellschaft, aber die grundsätzliche Struktur, also dass du abhängig davon bist, Geld zu haben, um nicht zu verhungern. Also das ist, das ändert sich ja nicht. Ja. Du brauchst Geld. Ja? Ja. Und damit bist du, wenn du nicht über Kapital verfügst, bist du lohnabhängig. Mhm. Also vielleicht ja, nicht. Naja, lohnabhängig. Vielleicht sollten die jetzt nochmal einstellen. Ja, aber in der marxistischen Welt musst du auch essen. Und es ist derselbe Zwang dahinter. Wenn ich nichts esse, verhungere ich. Wo ist also, ich meine... Die Natur unterdrückt uns. Na, ja. Die Natur ist die erste kapitalistische Unterdrückerform, die der Mensch... Die Natur ist ein gesellschaftliches Konzept, ein Konstrukt. Ja. Genau. Immer dieser Winter. Ja, dann dauert es so lange, bis wieder Äpfel am Baum sind. Das ist patriarchal. Ja. Gott, ey. Aber dass jemand nicht lohnabhängig ist, du bist ja nur in dem Moment nicht lohnabhängig, wo du eben über Kapital verfügst, weil andere für dich arbeiten. Und ich habe mich gefragt, ob in der Marx'schen Theorie diese vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, die wir heute haben, die Niedriglöhne und also das, was mittlerweile auch jeder weiß, und was ein Problem ist, was selbst von der SPD zumindest in der Vorwahlzeit mal benannt wurde, ob Marx das als das schon als das Lumpenproletariat bezeichnet hätte. Das, was wir heute sind, auch diese ganzen Akademiker, die keine Stelle mehr finden. Wie siehst du das? Da, ja, die kann man mit dem Lumpenproletariat vergleichen. Die Akademiker, die keine Stelle finden. Die machen genau dasselbe durch wie Leute im 18. Jahrhundert, die nichts zu fressen hatten. Auf jeden Fall. Bestimmt. Alter Schwede. Ich würde mich erstmal abgrenzen wollen hier an dem Punkt, wo von dem Marxismus die Rede ist, ja, dass der sich sozusagen nicht, also in der Lesart, also das Grundwissen eines SED-Funktionärs, würde ich auf jeden Fall sagen, untauglich zur Analyse gegenwärtiger Verhältnisse. Also da stimmen wir hier sofort überein. Ja. Was wir jetzt hier sehen, ist doch also eine Verflüssigung der wahren Arbeitskraft in einer Form, wie wir sie bisher noch nicht kannten. Aber indem ich schon bereits die Vokabel wahre Arbeitskraft hier in meiner Argumentation drin habe, bin ich ganz dicht sozusagen an den Erkenntnissen, wie Kapitalismus funktioniert, so wie das Marx rausgekriegt hat. So, und ich möchte erst zunächst noch auf dich eingehen und das ergänzen. Der Klassenkampf ist der Klassenkampf natürlich nicht nur in ökonomische Fragen, sondern es geht auch um politische Sachen. Also zum Beispiel mit dem Grundeinkommen, das ist ja sozusagen eine politische Forderung und diese muss auch begleitet werden, diese Forderung mit einer, sagen wir mal, theoretischen Ableitung, mit einer Erklärung, mit einem plausibel machen. Und das würde ich sozusagen in den Bereich des ideologischen Kampfes, des Ringens um die Köpfe einordnen. Was wir heute jeden Tag sehen, ist die ökonomische Form des Kampfes. Also in diesem Monat, im letzten Monat haben Zehntausende von Kollegen aus dem Einzelhandel im Streik gestanden um ihre Löhne. Also so what, sage ich da nur, ja. Ich spreche kein Esperanto. Also den Neupakt bestreikt, ja. Die Kollegen bei Bochum überlegen sich also, ob sie doch ihr Werk besetzen, um es zu erhalten. 2000 Lehrer oder 3000 Lehrer werden nächste Woche in Berlin wieder auf die Straße gehen. Also hier zu sagen... 2000 Lehrer, ich rufe sie an. Tausend Liter Bier. Wie viel sind 1000 Lehrer und 1000 Lehrer? Der ideologische Kampf. Kampf um Ressourcen, um Einkünfte nicht statt, ja, das geht einfach nicht. Und da stellt sich die Frage doch, also was von welcher Qualität ist dieser Kampf? Und wenn ich, wie ordne ich den ein? Ja, und da stellt sich doch die Frage, welche Stellung nehmen die Menschen zum Produktionsprozess ein und welche Stellung haben sie im Produktionsprozess? Und die Prekären und die Ausgeschlossenen, die haben natürlich, die stehen nicht im Produktionsprozess, aber ihr Verhältnis zum Produktionsprozess ist kein anderer als derer, die drin sind. Nämlich sie können... Hat jemand eine Ahnung, was das bedeuten soll? Das Verhältnis also, der Leute... Also wenn man im Produktionsprozess drin ist, dann ist das anders, als wenn man nicht drin ist. Aber wenn man nicht drin ist, ist das, als wenn man drin ist. Ja, irgendwie so, ne? nur ihre Lohnarbeit, also ihre Arbeitskraft gegen Lohn verkaufen oder sich in das Fiasko einer Ich-AG stürzen und sich selber ausbeuten. Aber sie werden nie in die Situation kommen, außer... Ja, also, was haben wir gerade gelernt? Wenn du Lohnarbeit machst, ist das Ausbeutung. Wenn du dein eigener Chef bist, ist es auch Ausbeutung. Aufgrund eines Lottogewinns vielleicht. Das ist vielleicht, Kapitalismus, ja. Chris, du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe das schon. Kapitalismus. Im Grunde beschwert sich der Typ, dass es scheiße ist, dass man arbeiten muss. Das ist so, ich keine Ahnung. Das ist ja auch scheiße, da sind wir uns doch wohl alle einig. Nein, aber was der gerade auch meinte, die Lehrer, geschenkt und die 10.000 Supermarktleute, so what? Ja, die tun direkt realitätsorientiert daran arbeiten, dass sie am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben, während hier abstraktes Gefusel über irgendein Utopia stattfindet und man das mit der Realität vergleicht und sagt, in meinem Utopia ist alles so viel besser wie hier in der echten Realität. Du darfst aber das abstrakte Denken, das abstrakte Denken, wie bei Horkheimer, Esperanto. Kant, Esperanto oder Marcuse. Abstrakt. Der ist echt eine Loriot-Figur hier, der Vierte von der abstrakte Loriot-Figur. Ja. Fremde Arbeitskraft gegen Geld sich aneignen können. Darum geht's doch. Es geht doch darum. Ich springe jetzt mal, ich erlaube mir das einfach mal, ja, weil ich das wichtig finde. Der David Harvey in seinem neuen Buch Rebellische Städte erklärt die Stadt als ein kollektives Eigentum und damit auch ein kollektives Aneignungsrecht. Ja, und wenn wir mal nur von dem Menschenrecht als Individualrecht ausgehen, dass er etwas alleine besitzen darf, er muss das Recht haben, alleine über sich oder über Dinge zu verfügen. Ja, man darf nicht alleine über sich verfügen. Es müssen auch andere über sich verfügen. Ja, Privateigentum ist sexistisch und rassistisch und homophob. Total. Und transphob. Und islamophob. Wenn wir kollektiv entstanden sind, ist das in sich schon ein großer Widerspruch. Und diesen Widerspruch zu begreifen und ihn aufzuheben, darin liegt die Perspektive für mich. Und den Widerspruch aufheben, den Widerspruch, dass das Individuum nicht über sich selbst verfügen soll, den aufheben. Und wir kommen an der bürgerlichen Gesellschaft nicht vorbei. Also wenn wir die bürgerlichen Freiheiten, die wir hier errungen haben, natürlich abschaffen wollen, also mit der Aufhebung des Kapitalismus, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das wäre eine total unattraktive Perspektive. Aber die ökonomische Basis müssen wir... Weil ihr die... gerade hat im Chat die Leonie Tesla gesagt, der Stalin hätte die alle ins Gulag gesteckt. Dem kann ich mich nur anschließen. Also... Gerade dieses Geschwafel hier in einer wirklichen marxistischen Revolution wären die Leute die Ersten, die irgendwo in dem Gulag verwahrt werden, weil sie nur Scheiße anstiften würden. Die bürgerliche Mitte, die würde dann halt in die Produktionsstätten gehen, ja, aber so Leute wie die das wären halt die Ersten, die eingesackt werden. Also, keine Ahnung, weißt du, das ist so realitätsfremdes Geschwafel von der Revolution und die nützlichen Idioten, die zuerst beseitigt werden, wenn die neue Machtstruktur aufgebaut ist. Hat so jedes Mal stattgefunden in allen sozialistisch-kommunistischen Gesellschaften. Keine Ahnung, ich war... Julia, ja, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wäre ja eine Basis. Da habe ich mich auch gar nicht gegen ausgesprochen. Naja, so wie ich das verstanden habe, wäre das bedingungslose Grundeinkommen ja aber erstmal nur ein Nagen an den Grundverhältnissen. Also es würde die Abhängigen ein Stück freier machen und dadurch ihre Abhängigkeit verringern. Und die Besitzenden, die wären ja aber nicht aus der Welt, aber sie hätten es schwieriger, was die das Ausnutzen der Arbeitskräfte anbelangt. Das BGE ist ja im Prinzip... Sie sind genauso abhängig, nur vom Staat halt eben abhängig. Ein Kampfmittel um den Mehrwert. Also um das, was beim Kapitalisten wenn dann übrig bleibt, oder bei der Kapitalistin, die gibt es ja mittlerweile auch, was da übrig bleibt. Und das wäre natürlich über das BGE ist ein Mittel, das zu verkleinern. Weil da muss es ja abgeschöpft werden. Deswegen wehren sich die Leute ja auch dagegen. Ich möchte nur mal ganz, ganz simpel die Faszination am Anfang, als habt ihr ja irgendwie nie in der Schule was von Marxismus gehört, aber als man dann so kleine Schriften erstmal vorsichtig sich zugemutet hat, war erstmal, das sind Dualismen, auch die einen die ganze Welt plötzlich Proletariat, Bourgeoisie, dann beim Feminismus, Mann, Frau, plötzlich kannst du die ganze Welt in Dualismen und du siehst überall, ach ja, da ist ja auch... Weißt das, was? Mann, Frau, Dualismen? Der Typ ist ja wohl nicht ganz richtig gestrickt, die Transphobe. Das ist ja, also... Sachen und so weiter und so weiter. Kommt noch dann die, sozusagen im Feinarbeit die Psychoanalyse, ganz wichtig in der Studentenbewegung, haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet. Auch beim Anarchismus hast du das auch, dass du was sensibilisiert wirst für Psychoanalyse. Herrschaft und wir haben als Schüler, nehme ich jetzt mal, haben wir das irgendwie immer an dem Lehrer festgemacht, was für ein Arsch oder so, aber dass das auch was Strukturelles ist oder was Herrschaft und Herrschaftslosigkeit, jetzt Anarchismus. Also an was für eine Schule war denn der Trottel? Für jeden Lehrer, der ein Arschloch ist? Für jeden Lehrer, der so ein Arschloch ist, gibt es doch auch einen, der sich nicht von dem System hat korrumpieren lassen. Also mein Gedanke gerade war nur, hoffentlich warnt mich mein Umfeld, wenn ich alt werde und wenn ich dann senil bin und nur noch Stuss rede, dass ich mich dann nicht mehr irgendwo hinsetze und es dann noch filme. Ey, du kannst nicht mehr zu den Weltraumaffen gehen. Du bist als Einziger noch über und redest die ganze Zeit nur Blödsinn. Nein, aber davon hat gerade nichts Sinn gemacht. Ja, und in der Schule und im Anarchismus ist es auch so. Und, ja, aber und dann in der Schule. Und du musst ja, unbedingt nochmal über die Psychoanalyse reden, weil die war so wichtig damals. Die den anderen erklärt haben, was sie wirklich meinen, wenn sie sagen, was sie denken. Weißt du, aber er sagt, die Psychoanalyse ist wichtig. Und dann denke ich mir so, dann sag mir warum. Nenn mir mehr Inhalte. Du hast gerade nur gesagt, das ist wichtig. Das ist so stark an der Oberfläche, dass es inhaltslos ist. Ich habe gerade eine super Geschäftsidee. Ich studiere Psychologie und dann mache ich einen Laden auf, der heißt die vulgäre Psychoanalyse. Ja. Die eine ganze Weile dich beschäftigen können, wo du die ganze Welt sozusagen neu interpretierst oder auch siehst. Wo du die ganze Welt neu interpretierst oder auch siehst. Ja, ja. Genau. Alles muss dekonstruiert werden. Können wir denen nicht einfach irgendwie Legosteine oder sowas geben? Und dann können die den ganzen Tag den konstruieren, wieder neu konstruieren. Wir machen einfach ein Zimmer mit Dekonstruktivisten und ein Zimmer mit Konstruktivisten. Und immer wenn die Legos auseinandergebaut sind, bringt man die rüber zu den Konstruktivisten. Dann nerven die niemand anderen mehr, weißt du? Stimmt, gute Idee. Dann wird es meiner Meinung nach Zeit, dass man dann entweder noch andere Dualismen oder also entweder in die subtiler geht oder andere Dualismen. Aber es ist natürlich reicht nicht, wenn man immer auf denselben rumreitet. Zu bedingungslosen Grundeinkommen kann ich jetzt nicht sagen. Das, nee, das Helmut, setzt den, aber du hast das mir setzt, ganz das gute... setzt den Staat ja voraus. Wer soll das verteilen? Insofern genau. Interessiert mich der Scheiß. Du gibst mir eine ganz gute Überleitung. Nämlich zu der Frage, das, was wir hier machen, heißt ja Piratentalk. Und deswegen kommen wir nicht umhin, die Frage zu stellen, was könnten anarchistische wie marxistische Theorieansätze für die Piratenpartei bedeuten? Können sie was bedeuten und wenn was? Ich glaube, sie sollten eigentlich was bedeuten und ich glaube, ich finde es ganz spannend zu sehen, weil die Piratenpartei ja so eine in ihrer Grundmehrheit aus 80er Jahre West-Kids besteht. Mache ich mich natürlich selbst mit angreifbar, aber und da ist es natürlich, die haben alle einen ähnlichen Weg wie ich. Ja, also dass man überhaupt nicht damit konfrontiert wurde, dass es auch immer irgendwie negativ behaftet war oder sollte negativ behaftet werden. Und dadurch ist die Theorie da völlig, die ist nicht vorhanden bei den Piraten gewesen. Ganz ja, also Marxismus war halt total negativ behaftet und deswegen wollten die Piraten das nicht haben. Und auch das, was sie meint, von wegen, dass das alles 80er-Jahre-Leute waren, also vielleicht der Landesverband Berlin, aber also da, wo ich war, in Niedersachsen, war es auf jeden Fall nicht der Fall. Da waren die meisten Leute eigentlich älter als ich. Und ich bin ja auch aus den 80ern. Lange, wirklich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also wenn mal jemand gesagt hat, mein Marx zitiert hat, hieß es schon so, wow, das ist aber jetzt Wahnsinn. Wenn man sich aber jetzt die Ideen anguckt und gerade auch im Bereich vom Immaterialgüterrecht und im Bereich Urheberrecht und so weiter, da werden ja ganz massiv Eigentumsfragen oder werden ja Eigentumsbegriffe und das Eigentum ganz massiv in Frage gestellt. Ja, ist auch super angekommen. Gerade mit dieser Doppelmoral halt eben von ihr und ihrem Buch, was dann wo man dann mit dem Richter anrücken musste, wenn das einer verbreitet hat. Das Problem ist nur, dass man stellt das irgendwie in Frage, weil man irgendwie so ein intuitiv das Gefühl hat, irgendwas läuft hier nicht richtig. Ja? Auch, dass wir ja ganz viele Themen, BGE, aber auch so Hartz IV im Bereich auch Ausbeutung, was er gerade ja schon angesprochen hat, das sind ja alles Themen, die wir auch in der irgendwie so symptomatisch behandeln in der Partei. Ja, und die wir auch irgendwie in unserem Programm, wo das andockt und wo man sagt, das ist irgendwie läuft das falsch. Aber es ist nicht konsistent. Und das liegt daran, meiner Meinung nach, dass ich mit den vielen Theorien, die halt unglaublich gut ausgearbeitet sind, auch so, man soll ja auch nicht denken, dass es bei Marx aufgehört hat. Im Gegenteil, also es ist ja, da ist ja so viel an Theorien, an Weiterentwicklung, auch an Staatsverständnis und so weiter entwickelt worden. Was halt jetzt fehlt und was meiner Meinung nach die Piraten an ihre argumentativen Grenzen führt, weil sie sich da bisher nicht mit beschäftigt haben, aber so diffus irgendwie marxistisch, anarchistisch argumentieren. Und deswegen hoffe ich, dass sich das jetzt ändern wird, weil das ist so, das sind die Puzzleteile, die noch fehlen, um eine konsistente auch Gesellschaftskritik formulieren zu können. Und ich glaube, das ist einer der großen Fehler oder das ist einer der großen Aspekte, der dazu geführt hat, dass die Piraten in den letzten 1-2 Jahren es nicht geschafft haben, zu vermitteln, dass sie wirklich auch fundamentale Kritik auch an den Eigentumsverhältnissen eigentlich formulieren wollen. Aber irgendwie geht es nicht, weil halt zu viel Theorie fehlt. Und ganz im Gegenteil, wir noch ganz viele Leute haben, die halt wirklich dagegen sind. Also die völlig, ja. Die halt antimarxistisch sind, ohne dass sie wissen, was Marxismus wirklich ist, sondern einfach nur in diesem Zeitgeist. Arroganz, das ist doch nicht wahr. Also die anderen wissen einfach nicht, was gut für sie ist oder was. Das hat Stalin, glaube ich, auch so gesagt. Ja. Der hat auch gesagt, nee, die wie hießen die Kulaken, die wissen einfach nicht, was gut für sie ist. Mal 2 Wochen Ferienlager hat noch keinem geschadet. Oh Mann. Ja, na, auf jeden Fall, das, was sie halt denken, so, ich meine, klar, diese Urheberrechtssache und so war natürlich in der Piratenpartei ganz weit vorne, ne? Und auch mit diesem Grundeinkommen und diesem Zeug. Aber das Ding ist halt eben so eine Überlegung, dass jetzt der Staat irgendwie transparent sein soll oder dass man sich halt eben überlegt, braucht man dieses ganze Sozialsystem, was ja auch viel Geld kostet, oder kann man das nicht einfach runterbrechen auf man gibt den Leuten dann einfach Geld, wenn sie sagen, ich brauche was, ne? Kommt man da nicht im Endeffekt günstiger bei weg. Oder sowas wie halt eben, dass die Sachen, die in Universitäten mit öffentlichen Geldern erforscht werden, dass die nicht der Zugang dazu frei sein sollte und solche Sachen, die halt in der Piratenpartei irgendwie überlegt worden sind, die sind immer noch meilenweit entfernt von alles muss irgendwie, alles ist jetzt irgendwie kollektive kollektiver Besitz und muss jetzt auch kollektiver Besitz irgendwie werden. Und wir hinterfragen jetzt irgendwie alles, weil es darf nicht mehr sein, irgendwie, dass einer irgendwie mehr hat als ein anderer. Das sind halt 2 grundverschiedene Dinge und das hat sie halt nicht verstanden oder haben diese Leute halt nicht verstanden. Und deswegen glaube ich, müssen wir das zusammenführen. Siehst du das von außen auch so? Na, ich würde sagen, hier widerspiegelt sich doch etwas in der Piratenpartei, weil doch Mainstream innerhalb der Gesellschaft ist. Nämlich, wir können einfach nicht leugnen, also dass der implodierte Sozialismus, also keine, also erstrebenswerte, aus heutiger Erfahrung zumindest heraus, erstrebenswerte Alternative darstellt. Und das, was sich Marxist nennt oder Marxismus oder antikapitalistische Position, Position, anarchistische Position, ist zurzeit nicht in der Lage, also einen gesellschaftlichen Entwurf zu formulieren, der sich also plausibel ableitet aus den Strukturen, die wir hier vorfinden. Und deswegen mache ich das sozusagen nicht der Piratenpartei als Vorwurf, dass sie das nicht hat oder so, oder das nicht sieht oder betriebsblind ist, sondern sage ich, da ist sie sozusagen auf der Höhe der Zeit. Die Zeit ist leider nicht so hoch, sage ich mal. Es ist schade, dass es so ist. Aber es gibt natürlich Einfallstore. Ich habe also vor ein bisschen euren Programm rumgelesen. Es gibt also ideologische oder theoretische Einfallstore. Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, für euch ist das humanitäre Menschenbild, ja, grundlegend. Ja? Also müsste man eigentlich diskutieren, was heißt denn das konkret bezogen auf und wie widerspiegelt sich das an anderen Stellen des Programms? Ne? Also das Verständnis Moment, aber das ist doch, Menschenbild. Das ja? ist doch auch jetzt gerade. Er versucht jetzt gerade alle, und auch die Frau Schramm versucht, alle guten Themen sozusagen aus dem Pott zu nehmen. Und das sind alles marxistische Themen. Grundeinkommen und Sozialsysteme und das. Das sind alles marxistisch, humanistisches Weltbild, Menschenbild. Das ist alles zutiefst marxistisch, aber das ist Blödsinn. Das ist der Kern von jedem utopischen Entwurf. Eine gewisse Gleichheit, eine gewisse Ausgleich arm-reich, nicht so eine große Schere, dass jeder irgendwie zu essen hat und Medizin, und das ist in jedem idealen Entwurf drin. Es sei denn, du hast halt Turbokapitalisten oder sowas, aber wenn du ein bisschen Humanismus hast, musst du kein Marxist sein, um solche Ideen zu haben. Das ist doch Quatsch. Also man kann doch auch für mehr Gerechtigkeit sein, ohne gleichzeitig irgendwie hinter einer Fahne herlaufen zu müssen mit Mr. Rauschebart drauf. Ja. Also wenn die Freiheit des Einzelnen also auf die gleiche Ebene gehoben wird wie die Verantwortung der Gemeinschaft, ist das richtig ausgewogen, sozusagen. Ja. Ja, das ist eben das kollektivistische Denken. Das ist halt das Hauptproblem, was ich damit habe. Ne? Also die Freiheit des Einzelnen, wenn man die Freiheit des Einzelnen auf die gleiche Stufe hebt, wie die Gemeinschaft. Das eine ist, also zum einen, ja, die Gemeinschaft ist, bringt halt nur was als Summe halt aus vielen Einzelnen. Aber das ist jetzt kein Ding, ne? Irgendwie was man machen kann und dann irgendwie sagen sollte, so ja, hier, die eine Freiheit, die ist jetzt keine mehr, weil das nicht im Sinne von der Gemeinschaft ist oder so. Ja, Pressefreiheit wird dann abgeschafft, weil er kann konterrevolutionär sein. Also. Also ich, natürlich kann man es auch über das Grundeinkommen, denke ich, diskutieren, über das Bedingungslose. Aber auf jeden Fall ist auffällig, dass eben Arbeit, Wirtschaft auf den hinteren Plätzen in den Programmen liegt. Ja? Und da sage ich von außen, ihr seid eine Partei von Menschen, die versucht haben, ihre individuellen Interessen zu bündeln, sie zu formulieren zu einem Interessenpaket, also mit gemeinsame Schnittstellen haben. Und ihr steht an dem Punkt, wo ihr der Sache mehr Kontur geben müsst. So, also ich stelle mich jetzt nicht dahin und sage, ich bin hier der kluge Marxist und ich weiß einem mit der Klassengesellschaft Bescheid oder so. Nein, überhaupt nicht. Also ich kann nur für mich sagen, eine Gesellschaft, die anders funktioniert als der Kapitalismus, darf zum Beispiel keinen Markt haben. Weil der Markt ist der Ort, wo ausgetauscht wird. Und dafür braucht man das Geld. Ja? Irgendwie muss man das ja bemessen, was man austauscht. Also wir müssen uns überlegen, also wie wir miteinander produzieren, reproduzieren und verteilen, ohne dass das Geld dazwischen kommt. Das ist zum Beispiel eine spannende Frage. Und wenn man sich so eine Zielvorstellung also in Konturen erarbeitet hat, aus der Kritik dessen, was wir hier vorfinden, dann sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Und die ganze Digitalisierung, noch ein Nachsatz, die ganze Digitalisierung, die ganze Computertechnik macht das doch möglich. Also just in time festzustellen, was hier verbraucht und nachgefragt wurde. Ja. Rein technisch. Ja? Das Problem ist aber, dass du das dann doch auch just in time produzieren können müsstest. Und was weiß ich, Mais dauert nun mal ein paar Monate, bis du ihn ernten kannst, etc. pp. Warum hat denn die Scheiße nicht geklappt? in den ganzen Ostblockländern, wo sie es groß versucht haben. Wir machen jetzt aus den ganzen kleinen Bauernhöfen, machen wir große und dann wird das schon alles laufen, weil das sind ja alles Synergien und läuft alles super und dann sind halt wieder mal ein paar Leute verhungert oder fast. Ja, eben und sowas, so dieses Zusammenproduzieren, das kriegst du ja auch nur auch wirklich nur hin mit den Leuten bei dir halt, ne? Also wenn sie dann ja, aber das, auf der anderen Seite sich noch drüber aufregen. War er das, der... Nee, das war der andere, der gesagt hat, eher auf Städte und ja. Kleineinheiten eben. Ja, aber das passt halt nicht zusammen mit von wegen so, ja, wir sind gegen Rassismus und so ein Kram und wir möchten alles bunt und vielfältig haben. Gut, das haben sie jetzt da nicht gesagt mit dem bunt und vielfältig, aber das wird ja auch immer häufiger ja, gesagt. Gut. Weil das, also bunt und vielfältig ist halt eher das Resultat von, ne, ich kann irgendwem ein paar Bitcoin irgendwie schicken oder so. Und dann kriege ich irgendwie was, was irgendwer in einem ganz anderen Land irgendwie hergestellt hat. Oder kann mir eine Datei runterladen von irgendwas, was der produziert hat oder so. Ne? Also gerade für die große Welt brauchst du ja das Geld. Und eine Gesellschaft ohne Markt, das ist so... Das ist wieder so ein Punkt, da müsstest du Menschen verändern. Weil wenn jetzt jemand keine Oliven mag, aber in der Zuteilung sind halt immer mal wieder Oliven drin, dann wird er irgendwann so viele haben, dass er zu jemand geht, der Oliven sehr gerne mag und sagt, hier, was hast du im Schrank? Was willst du mir für die Oliven geben? Also ja. Eine Gesellschaft ohne Markt ist unvorstellbar, ja, würde ich sagen. Da gibt es einen Schwarzmarkt einfach halt, ne? Das ist sowieso auch immer so gewesen. In diesen... So, Venezuela gerade so. Ja. Auch in der Computer, also in der digitalisierten Welt, eben viele Dinge, die sozusagen unendlich verfügbar sind. Ja, also Informationen, also sollten zumindest... Warum lächelt er immer die ganze Zeit? Was stimmt mit ihm nicht? Er lächelt jedes Mal. Er sitzt da und grinst sich einen ab. So, da. Ja, ich sag doch, die Piraten waren von euch. Ich bin im Fernsehen. Ich sag doch, die Piraten waren... Das hat ihm keiner gesagt, dass das nur ein YouTube-Stream ist. Waren für die Cannabis-Legalisierung, sag ich doch. Frei verfügbar sein. Und da gibt es natürlich jetzt diese Tendenz, dass eben auch das durch das Urheberrecht, durch das Leistungsschutzrecht, was auch immer noch kommt, eben auch eingeengt werden soll. Also aus der Allmende, die halt für alle da ist, sollen halt plötzlich Eigentumsrechte rausgeschnitten werden. Und das ist halt das Problem. Und da ist natürlich die Piratenpartei ja auch dagegen. Ich meine, das ist ja auch gerade der Gründungsmythos. Ich meine, warum heißt das Piratenpartei? Also schon aus der Auseinandersetzung mit den allgemeinen Gütern, die halt im Internet vorhanden sind und die eben nicht vorhanden sein sollen. Also die berühmte Geschichte mit der Piraterie dann eben oder den Raubkopien. Verstehe ich nicht, was er da redet. Allgemeingüter sind für ihn alle Sachen, die im Netz sind, oder was? Scheinbar, ja. Also das Dumme ist halt auch, dass man digitale Gegenstände nicht essen kann. Das ist das große Problem. Ja. Weil bevor wir das alles so super gerecht regeln, sollten wir vielleicht erstmal in dem System die Grundschrauben hingekriegt haben. Bevor wir entscheiden, wer wie viel Megabyte Download kriegt, sollte erstmal geregelt sein, wie viele Kalorien jeder kriegt. Hm. Und das ist doch das Problem. Was er da redet, sind Sachen, die kommen an hinterletzter Stelle, wenn du ein System ändern willst. Ja, das Ding mit dem Urheberrecht war halt eben auch die Überlegung, dass es halt nicht das Gleiche ist, ne? Ob du dir jetzt irgendwie einen Film anguckst oder Musik anhörst und dir das dann vielleicht hinterher kaufst, wenn es dir gefallen hat oder so, ist halt nicht zu vergleichen mit, wenn du irgendwo hingehst und dir was nimmst, was halt ein physisches Gut ist. Ne? Also das sind halt so die Überlegungen gewesen. Die halt ja, aber er ist halt Anarchist, das ist ja auch sein gutes Recht und das ist ja auch schön für ihn, aber da es halt die Leute gibt, die auch wenn der Film oder das Musikstück ihnen nicht gefallen hat, ihnen gefallen hat, drauf scheißen zu zahlen und da das gar nicht wenige sind, sind wir wieder an dem Punkt, wo man Menschen ändern müsste. Ich weiß nicht, ob wir genug Psychoanalytiker dafür haben. Die versuchen. Das ist so abstrakt, sage ich dann. Und da frage ich mich eben, ob man da wirklich, also dieses Problem mit dem Marxismus gut in den Griff bekommt. Denn der Marxismus setzt ja schon voraus, dass es irgendwie ungleich verteilte Produktionsmittel gibt, dass es schon irgendwie eben ja, ein Eigentum... Doch, das hast du bei Informationen doch genauso. Du hast doch bei Informationen... Also das, was du gerade beschrieben hast, diese Eingrenzung, das ist Kapitalismus in Reinform. Ja, aber das soll ja nicht passieren. Genau, das ist aber das Problem ist jetzt, dass wir sagen, dass das nicht passieren soll, dass wir das aber nicht wirklich begründen können. Beziehungsweise, dass wir nicht wirklich sagen können, warum das so ist und wo das herkommt. Und dass Informationen Ware sind und sich auch eben ja, an Warenform angenommen oder an Warenform bekommen, das ist doch klar. Und da ist doch, das ist doch gerade, da ist doch gerade der Marxismus ja, eigentlich ein Hebel dafür. Na, Information soll ja eben keine Ware sein. Ja, aber es ist so. Das nee, ist nicht so. Das sind ja gerade diejenigen. De facto, glaube ich, kann man das nicht, kann man das, also meiner Meinung nach kann man das nicht abstreiten, dass ich glaube, die Julia ist schon so sehr vom abstrakten Denken eingenommen, dass sie eine Ware nicht mehr, also dass sie das nicht mehr ohne Ware denken kann. Ja. Das ist wegen der Zahlungsmittel. Als die eingeführt wurden, haben die Leute überall nur noch Waren gesehen. Das ist eine wahre Ware. Das ist die Wahrheit. Also mehr und mehr auch Warenform annehmen. Und du hast auch Produktionsmittel, die sind natürlich anders als die Fabrik. Es ist kein Industrialismus mehr. Aber ich glaube, Manuel Castells sind das Informationalismus. Und das, ich sehe da keinen Unterschied, ob du... Ja, also weiß ich nicht, also zwischen Google und ThyssenKrupp. Ja, zwischen Google und ThyssenKrupp, das ist jetzt wieder eine ganz andere Problematik. Also, naja, aber angesichts ja, der Tatsache, Google hat damals auch die Kanonen für Hitler gebaut. Das weiß nur keiner. Aber deutscher Raumflug ab 1934. Ja. Muss man wissen. Wie, was für eine Verbreitung? Ja, Google versucht ja eben gerade, sich Informationen anzueignen, um dann eben Geschäfte damit zu machen. Naja, das ist ja gerade der Punkt, der nicht so sein sollte. Ja, aber das ist doch ein Produkt des Kapitalismus, dass es so ist. Ich wollte das eigentlich gar nicht anstoßen. Also es ist ja wichtig, was ihr diskutiert. Ja. Aber das war gar nicht in meiner Überlegung drin. Meine Überlegung war. Moment mal, das ist ein Produkt des Kapitalismus. Ja, also der Sozialismus hat noch nie irgendwelche Informationen über irgendjemanden gesammelt. Niemals nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, gerade die großen sozialistischen Experimente waren doch Vorreiter des Datenklaus. Die haben noch nicht mal Internet und haben das trotzdem geschafft. Die Voraussetzung, endlich mal eine geplante, von den Bedürfnissen der Menschen herkommende Wirtschaft zu planen, weil die, das gab es bisher noch nicht in der Geschichte, dass du just in time die dafür nötigen Daten aufnehmen könntest. Dass das alles heute eine Ware ist und so, ist klar und soll auch nicht mehr sein. Aber allein die Voraussetzung, diese objektive Voraussetzung war bisher eine Hürde. Mhm. Also bei Lenins Zeiten war noch Sozialismus plus Elektrizität oder sowas war da irgendwann. Ja, da die Basis, ja. Ne? Also die Menschheit muss mal ihre Chancen endlich wahrnehmen, die sie hat. Okay, jetzt will ich, wir sind schon fast am Ende, haben fast eine Stunde. Zum Schluss noch eine Frage an euch alle stellen. Also nach meiner Beobachtung ist es so, dass wir in den letzten 20 Jahren ganz wenig Weiterentwicklung linker Theorie haben, die die heutige Gesellschaft beschreibt, analysiert und daraus auch Formen von Widerstand ableitet. Warum ist das denn so? Also ich finde, weil ihr euch die ganze Zeit mit intersektionalen Fragen beschäftigt habt in den letzten 20 Jahren. Ja. Ihr habt völlig aus den Augen verloren, für den entrechteten Lohnarbeiter oder wie auch immer du ihn nennen willst, zu kämpfen. Und ihr habt angefangen, für alles zu kämpfen. Für den und jenen und diese sexuelle Ausrichtung und diese Geschichte und ihr seid dann der Fortschritt. Das ist ja dann genau das, was sie meint. So nach dem Motto, ja, sie haben sich fortgeschritten, die kümmern sich jetzt um die ganzen, die ganze Unterdrückungspyramide. Ja, aber sie sagt ja, es gibt keinen Fortschritt. Also ich würde ihr zustimmen. War eine Frage Es gibt eine Stagnation linker Ideen in Deutschland seit 20 bis 30 Jahren, weil halt pseudolinke Ideen die ganze Zeit besprochen werden. Und Ökomarxismus. Sind wir uns da einig? Ich zitiere Warren Buffett. Der Klassenkampf ist sehr, was hat er gesagt? Der Klassenkampf ist real und meine Klasse ist dabei zu gewinnen. Ja, ganz kurz, aber es ist einfach so, dass wir gerade in den letzten 20 Jahren oder ich glaube überhaupt in den letzten, es gab einfach seit 1945 ein War on Marxism. Das sieht man einfach, das sieht man zum Beispiel auch in der deutschen in der Geschichtsschreibung. Ja, ein War on Marxism. Da bin ich auch sehr froh, weil ich habe Familienangehörige, die unter marxistischen Regimen gelebt haben und deren Geschichten sind einfach scheiße. So die Zeiten da. So, nee, das so. Ist nur War und Marx ist mir schon wieder übel. Weißt du, wenn das Kind nicht genügend zu essen hat und dann die Dorfgemeinschaft zusammensteht und dann den Familien, die Kinder haben, einen Apfel gibt, damit das Kind nicht hungern muss. So Sachen sind scheiße. So, ich weiß nicht. So. Zum Glück gibt es einen War on Marxism. Zum Glück ist er auch gewonnen. Heilige Scheiße. Ich würde eher so sagen, wir versuchen verzweifelt seit 1945 alle Formen von Extremismus abzustreifen, aber die kleben wie Scheiße am Schuh. Egal von aus welcher Richtung. Man den Antikommunismus zum Beispiel komplett rausgestrichen. Es gibt nicht mal mehr wirkliche Monografien. Jan Korte ist, glaube ich, der Einzige, der ein Buch über den westdeutschen Antikommunismus geschrieben hat. Also man sieht, es ist einfach auf ganz vielen Ebenen ein Kampf gegen diese Ideen und gegen linke Bestrebungen und gegen Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse. Und es ist ziemlich erfolgreich. Also mein Eindruck ist, dass seit 1990 gar kein Kampf mehr geführt werden muss, weil es einfach schon abgestorben ist, diese Auseinandersetzung, die ich früher an der Uni schon, also wenn du es historisch betrachtest, kann es gut so sein. Ich finde aber schon, dass zwischen 1967 und 1985 da eine andere Lebendigkeit von kritischer Theorie und Auseinandersetzung mit Marxismus, Anarchismus stattgefunden hat und sich auch weiterentwickelt hat. Aber davon sehe ich heute nichts. Und nochmal die Frage, warum ist das denn so? Ja, da hat schon, glaube ich, schon angedeutet, dass durch das Verschwinden des Sozialismus sind wir nicht drüber hinausgegangen, sondern zurück. Also bis dahin, dass wir plötzlich die Nationalsituation von 1914 haben, also Jugoslawien, zwar ganz viele kleine Staaten, die sich auch irgendwie bekämpfen, Griechenland und Makedonien und Kroatien und Bosnien und so weiter, alles irgendwelche komischen Staaten. Hier unser Arbeitsminister Blüm hat das 89 in so einer Euphorie gesagt, jubelt, Marx ist tot, Jesus lebt. Also wir haben im Augenblick weltweit, die Pfingstler haben irgendwie 22 Millionen Mitglieder, die Mormonen, interessant übrigens, dass alle Hauptdatenlager, alle auf Mormonen rund um Salt Lake City sind, von NSA bis alle, auch Twitter, Google, die haben alle ihre Lager, alle bei den Mormonen, das sind Cracks. Die mormonische Weltverschwörung wird immer unterschätzt. Ja. Aber wenigstens schnell noch die marxistische Kritik an der Religion reingebracht. Das macht ja auch keine andere Denkströmung, außer Marxismus. Ja, definitiv. Ja. Also ist es halt schon so, ne? Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich mit den 90er Jahren dann, dann ist es halt die, jetzt kümmern wir uns halt nur um Herrschaftsverhältnisse in Popmusik und mit breiten Beinen da sitzen oder so. Kommunismus. Ja, Manspreading. Und Sexism in Doctor Who. Also ich weiß, ich würde auch gerne mal von Marx hören, was er sagen würde, wenn die dem sagen hier, diese neuen Leute, die da in deinem Namen rumlaufen, die sagen, Naturwissenschaft ist großenteils unzuverlässig, weil von weißen Männern gemacht. Wie würde Marx das finden? Weiß ich nicht. Ob er sagen würde, ja. Er würde sagen, degeneriert. Ich checke mein Privileg, du hast recht. Oder ob er sagen würde, sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? Du sollst dich ums Proletariat kümmern. Präsidentenkandidaten hatte, den ersten hat man noch Gott sei Dank noch erschossen. Als die Mormonen da. Weil er für die Vielehe war auch ein blöder Grund. Hat er gerade gesagt, dass wir Gott sei Dank einen Menschen erschossen haben? Ja, genau, hat er gesagt, ja. Ja, aber der fand auch die Experimente mit den Kolchosen interessant. Was stimmt. Keine Ahnung, wenn du das interessant findest, dann props to you, so misanthropisch oder so, ich weiß nicht. Islam und Christentum und jüdischer Glaube, alles blüht auf den Trümmern sozusagen dieser, wie soll man das nennen, dieser komischen, in nicht industrialisierten Ländern entstandenen Sozialismen, auf den Trümmern dieser Sozialismen. Und das muss man einfach aushalten. Also ich weiß, die konservativen reaktionären Kräfte, die halten das besser aus. Die werden alle über 100 oder fast 100 und während die Linken eher, was weiß ich, mit 40 so mit Krebs zu tun haben oder 50. Das liegt am Rauchen. Aber, ja, und am Drogenkonsum. Ich glaube, da muss man durch. Und das hat natürlich auch was zu tun mit dem Neoliberalismus, der aber vor dem 1990, der hat nur für uns in Deutschland hat er dann so richtig erst gegriffen. Okay, aber, wir sind schon über die Stunde hinaus. Und wir werden immer weiter denken und was wir einschließen. Ich finde das hochspannend und interessant und will jetzt nochmal meine letzte Frage. Ich würde gerne ganz auf deine Frage von eben eine Antwort geben, die ist ganz kurz. Wir sollten das nicht nur in den ideologischen Bedingungen suchen, die Antwort, sondern auch in den materiellen Bedingungen. Du hast es versucht, also in der Ideologieentwicklung. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, klar. Ich meine, noch ein Allgemeinplatz, Bart. Auch in die materiellen Verhältnisse gucken und den Menschen leben, warum da die Attraktivität auch nicht sich aber ne? Das hätte ich auch geantwortet, nur das macht es ja gerade so kompliziert. Weil ja gerade, wenn man jetzt kann man wieder die ganze Welt sehen, da hat man aber so einen Nord-Süd-Konflikt, der ist nochmal wieder anders. Kann sich auch China angucken, wo halt auch so eine seltsame Mischung aus einem sogenannten Kommunismus mit kapitalistischen Zügen entsteht. Aber wenn man jetzt hier mal so was unser Umfeld sich anschaut, dann sieht man ja eben, dass irgendwie es gibt diesen breiten Mittelstand, den man nicht so richtig einordnen kann, gerade wenn man jetzt guckt, wie das mit den Klassen aussieht, da ist eigentlich alles aufgeweicht. Da gibt es halt Leute, die man vielleicht traditionell als Arbeiter ansehen will, die haben plötzlich Aktien und so. Und dann ist halt die Frage, wo ist, da greift man plötzlich nichts mehr, weil da so eine Verwässerung der Lebenssituation eingetreten ist. Und das also warte, er beklagt sich gerade darüber, dass er kein klassisches Stereotyp für Bourgeoisie mehr hat. Also, dass es nicht mehr so, weißt du, so ein dickes Schweinchen mit Hut ist, was Geld in der Hand hat und die Zigarre. Vor allem vereinfacht er das Modell so weit, dass er sagt, es gibt ja nur Bourgeoisie und Proletariat. Oder gab damals, da war das ganz einfach, gab es einen klaren Unterschied, du warst Bourgeoisie oder du warst Proletariat, dass solche Grenzen immer schwammig sind und dass es da irgendwie mehrere Farbtöne von reich und nicht so reich gibt bis arm. Also, dass es auch immer Leute gab, die aufgestiegen sind, Ausnahmen oder abgestiegen sind. Das blendet da dabei ein bisschen aus. Also dieses Aufweichen ist nicht neu, finde ich. Das hat eher was so mit der industriellen Revolution oder eher noch mit der Renaissance zu tun. Oder mit dem Erfolg des Kapitalismus. Dass die Grenzen aufgebrochen werden, also dass du aufsteigen kannst. Gerade wenn man so das Materielle sich anschaut, gibt es eine ganz große Schwierigkeit. Die proletarische Klasse, um das jetzt nochmal so oldschool-mäßig auszudrücken, ist eben nicht mehr einheitlich. Also auch in der Wahrnehmung kann sie nicht mehr als einheitliche Klasse wahrgenommen werden, sondern sie ist sehr segregiert, also in viele Teilschichten zerlegt. Worauf es heute ankommt, ist, und das meine ich jetzt mit materiellen Bedingungen, dass aus diesen Konflikten heraus, also die Menschen ja, in die sie reingeraten, das geht ja gar nicht anders, also die gibt es halt, dass sie erkennen, dass sie in ihrer Klasse wieder Bündnisse schließen müssen. Die klassische Frage war die, wie schließt das Proletariat, weil es nicht die Mehrheit in der Bevölkerung war, mit einer anderen Klasse, in dem Fall der Bauernklasse, ein Bündnis. Und wo bleiben dann da die Interessen? Und welches Verhältnis nehmen wir noch zu den Intellektuellen ein? Gramsci's Frau, organische Intellektuelle und Intellektuelle, die sich an die Seite der Klasse stellen und so weiter. Diese Fragen, die müssen heute neu aufgeworfen werden. Also wie schließen, ne, so. Da würde ich Intellektuelle sind alle Staatsfeinde. Also sozusagen darüber das Kern des Problems. Darüber sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Ich habe dich neulich mal gefragt, braucht die Piratenpartei einen theoretischen Untergrund, um ihre... um ihre politische Praxis auf festeren Grund zu stellen. Und ist es braucht die Piratenpartei eine Ideologie, von der sie alles weitere ableitet? Dafür nötig die Gesellschaft mit den Mitteln, die uns die Geschichte schon gegeben hat, anzuschauen und daraus Neues zu entwickeln. Ich glaube, das ist was, da könnten wir uns alle drauf einigen, oder? Ja, wobei das passiert ja manchmal auch. Also, du, ich muss jetzt Schluss machen. Okay. Wir haben 65 Minuten und ich bedanke mich bei euch allen für die spannende und sehr zum Teil sehr tiefgehende, aber auch in große Weite gehende. So, wir konnten das Thema nicht fassen heute, das ist klar. Aber ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir einen guten Ansatz gemacht haben. Vielleicht interessiert es ja doch. Ja, ich bedanke mich auch. Ja, ich finde das gut, dass ihr genau auf die Zeit achtet, weil nach dieser Sache, wie man aus der Zukunft jetzt hier beobachten kann, war ja nicht mehr so viel Zeit für die Piraten. Naja, also was ist das Zerwürfnis mit den Progressiven, um das zeitlich nochmal einzuordnen, das kam dann so circa ein Jahr später. Ne? Also das war jetzt nach der Bundestagswahl, glaube ich, 2013, ziemlich nah danach, wo sie diese Gespräche gemacht haben. Da gibt es auch noch mehr auf diesem Kanal hier, falls ihr euch dann noch zum Beispiel ein Gespräch zum Feminismus nochmal anhören wollt, hier auf dem Kanal von dem Marco. Ja. Heißt der Marco? Nee, Mirko. Mirko heißt er. Genau. Über Feminismus. Ist das ähnlich abstrakt? Kennst du das schon? Ja, also entweder guckt es euch an oder wir machen irgendwann auch mal einen Stream dazu. Ja. Wenn uns Mittwoch mal wieder langweilig ist. Aber ich fand es schon irgendwie auffällig, dass jetzt in dem Talk über Marxismus das halt auch öfters mal einfach Frankfurter Schule gefallen ist. Und dass sie eigentlich immer auch bei den Marxisten mit vorkommt. Also so irgendwie einfach nur sich aufs klassisch-ökonomische beschränken, fällt denen halt irgendwie seit den 60ern nicht mehr wirklich ein, weil einfach das ökonomische Argument in 60ern, 70ern irgendwann komplett verloren worden ist. Dass dann die Ergebnisse von marxistischer Politik aus China und Sowjetunion so deutlich waren, dass es auch die intellektuellen, verbohrten Ideologen nicht mehr leugnen konnten, dass es ökonomischer Schwachsinn ist. Und den Nicht-Intellektuellen ist es dann 1990 aufgefallen. Ja. Heiderabad. Ja, aber ich denke nicht, dass weder Anarchismus noch Marxismus für den momentanen Entwicklungsstand des Menschen wirklich Ideologien sind, von denen man sich besonders viel noch erhoffen sollte. Außer man will Edgelorden. Ja. Nun gut, Kinder da draußen. Ihr habt euch wohl. Wenn man Edgelorden will, kann man doch eigentlich auch ein zugekifftes Video morgens um 5 im Feld aufnehmen, oder? Ja, das stimmt. Das ist menschlich. Ich finde das gut. Ja, Kinder, lasst euch nicht gendern und so. Schaltet am Sonntag wieder ein. Pünktlich. Ihr habt euch wohl. Bis Sonntag, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.